Diese Pimmel von Etage 13 haben es schon wieder getan. Basti und Steffen haben sich Audiodateien über ein Nachrichtenaustauschprogramm hin und her gesendet. Warum tun die das nur immer wieder? Haben die denn nichts Besseres zu tun? Ganz ehrlich, jetzt dürfen wir dieses Gesülze wieder auswerten. Ich habe bald keine Lust mehr. Okay, komm Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13. Der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Hallöchen, Basti. Überraschungsangriff. Vor ein paar Tagen habe ich mir mal ein paar ältere Episoden der Etage 13 wieder angehört. Mache ich ja immer mal so turnusmäßig, um mal zu hören, was wir damals so für einen Stuss gelabert haben. Und da bin ich natürlich auch über die Folge gestoßen, in der wir uns einen WhatsApp-Schlagabtausch geliefert haben. Also einfach mal eine Episode komplett über Messenger aufgenommen haben. Und ich dachte mir, das könnte man eigentlich mal wieder tun. Was hältst du denn von der Idee? Wärst du denn dabei? Hättest du Themen parat, über die du sprechen kannst? Natürlich, du hast eigentlich immer irgendwelche Themen. Bei mir sieht es ja da meistens etwas dürftig aus. Aber na, ich verrate mir noch nicht zu viel. Ich würde dich jetzt erstmal was sagen lassen dazu. Das ist blöd, wenn man so allein spricht. Ich glaube, das war auch das letzte Mal schon mein Problem, dass mir dann der Ansprechpartner fehlt, aber wir probieren es einfach mal. Das zweite, aber, was irgendwie speziell betont war. Ich bin ja so Selbstmoderationscoach und achte da manchmal drauf, auch auf Sachen, die ich während einer Episode so sage, einfach damit ich, deswegen hier auch jetzt die längeren Pausen, wahrscheinlich, damit ich nicht solche sinnlosen Füllsätze oder Füllwörter sage, die ich sonst immer so von mir gebe. Vielleicht kannst du mich da ja auch noch ein bisschen coachen, du hast ja auch Erfahrung gesammelt. Ja, wäre schön von dir zu hören, wenn du Bock auf dieses Format hast, das noch einmal wieder zu beleben. Und ja, ansonsten schreibst du einfach zurück, lass die Scheiße. Lass mich in Ruhe. Mach's gut. Bis Steffen. bis später. Tschö. Hallo Steffen, ich bin's. Ich habe deine Nachricht schon vor was längerer Zeit erhalten. Na, wenn das nicht nach einer klassischen WhatsApp-Folge schreit, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe gerade für mich entdeckt, dass es ja diese tolle WhatsApp-Funktion geht. Deswegen habe ich dir jetzt auch schon zwei Nachrichten geschickt, die ich wieder gelöscht habe, weil ich es noch nicht technisch in meinem Kopf implantiert habe. Man kann jetzt den Knopf nicht mehr, man muss ihn nicht mehr gedrückt halten. Erinnerst du dich noch an unsere erste WhatsApp-Folge? Da haben wir gerne 5 Minuten lang aufgenommen und mir ist der Finger fast abgebrochen. Aber zu deinem Team. Erstmal herzlich willkommen zur Episode, weiß ich nicht, in der Etage 13. So, das haben wir jetzt hinbekommen. Ich bin schon etwas nervös im Moment, denn heute ist die Generalprobe vor meinem Theaterstück. Ja. Und darum habe ich mich jetzt gerade auch viel mit Sprechen, Rumlaufen, Gestik, Mimik beschäftigt. Und du hattest ja gefragt wegen Moderationstipps, wo ich gedacht habe, so, bin ich hier der richtige Mensch? Der immer wie eine Mini-Version von Hitler klingt und viel zu schnell redet, sich gerne verhaspelt. Naja, Ich habe aber jetzt für mich gestern eine Tagesaufgabe gestellt, ja. Denn wenn ich nervös bin, dann rede ich ja meistens so. Und ja, auch meist auch etwas lauter, denn blablabla. Also im Endeffekt eine deutsche Version von Skatman. Und trotzdem versteht man nichts. Und das habe ich gestern geübt. Gestern also auf der Bühne Basti im Langsamreden. Das Problem ist, wenn ich langsam rede, ich darf nicht an den nächsten Satz denken, sondern ihn einfach fließen lassen. Und da ich in diesem Stück riesige Monologe habe, passt das ganz gut, weil dann kann ich mich auf jeden Satz voll konzentrieren. Ich mache aus jedem Satz so ein kleines Bett und lege mich kuschelig da rein. Ja, so ist das. Wie läuft es bis jetzt? Ich bin jeden Tag unzufrieden. Das ist toll, oder? Ich weiß nicht, ob es an meinem inneren Kritiker liegt oder ob es jetzt daran liegt, dass ich denke, so, ich werde jetzt gerade immer nervöser, denn ich bin wirklich nervös vor der Aufführung in 2 Tagen. Aber Generalprobe wie heute heißt ja nichts anderes als, heute müsst ihr im Endeffekt alles wirklich so zeigen, wie es nachher sein soll. Ja, ich kann den Text immer noch und also so gut wie es geht, kriege aber jetzt so kurz vor Schluss dann noch so extra Anweisungen rein, wo ich noch was Neues einbauen soll. Und ich merke, ich werde alt, Steffen, denn neue Sachen kann ich ganz zum Schluss, ganz so kurz vor Schluss, ganz schlecht einbauen. Wirklich. Also setz dich lieber dahin, mach doch lieber das. Okay, in 2 Tagen ist die Aufführung. Wie kann ich dieses neue Wissen einbringen, ohne altes Wissen zu verlieren? So ein bisschen das, falls du eine schrecklich nette Familie geguckt hast, eine Episode, in der bei Kelly Bundy sozusagen die Gehirnfunktion erläutert wird, in der nämlich gesagt wird, jede neue Information, die bei Kelly Bundy in den Kopf kommt, dafür wird eine andere sterben. Und so das habe ich das Gefühl jetzt gerade auch bei mir. Ja, ansonsten, wie geht's dir denn so? Vielleicht so mal die spontane Frage an dich. Was gab's denn so in letzter Zeit medienkonsumtechnisch auf deiner Seite? Was hat sich da so getan? Filme, Spiele, Musik? Hörspiele vielleicht mal? Ne? Sag mal. Hörspiele, kleiner Tipp. Wenn man sich eine Alexa zu Hause hat und Hörspiele hört, dann ist bei den meisten Sachen ja so, 3 Fragezeichen gibt es, glaube ich, nur die ersten 10 Folgen. Aber hier jetzt ein dunkles Geheimnis von mir. Bibi und Tina, ich glaube, da gibt es alle Folgen. Ja, und damit beende ich jetzt diesen segensreichen Audiomitschnitt und übergebe an dich zurück. Steffen, was geht denn bei dir? Tja, da hat der Basti gleich wieder mehrere Themen aufgemacht. Zuerst mal, wir feiern die 2. Schnapszahl dieses Podcasts, nämlich die Episode 22. Das wollte ich kurz ergänzend hinzufügen. Also Stößchen an alle, die mitfeiern. Ja, also das interessiert mich ja ungemein, was du da mit dem Theater machst. Also das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe da einen heilen Respekt vor. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich so viel Text auswendig lernen könnte irgendwie. Das ist so das Einzige, was mich beim Theaterspielen so ein bisschen beängstigen würde ich jetzt mal sagen. So dieses ganze Texte lernen und sowas. Ich weiß jetzt, ich kann es ja aus meinen Erfahrungen heraus auch gar nicht beurteilen. Es ist, wenn man jetzt nochmal kurzfristig irgendwas ändern muss, irgendwelche neuen Regieanweisungen umsetzen muss und so weiter und so fort. Ob ich das besser wegstöcken würde, kann ich nicht beurteilen, weil ich ja so in der Situation noch nicht war. Das stelle ich mir aber eher noch am interessantesten vor, dann nochmal so ein bisschen vielleicht zu improvisieren oder wie auch immer man das dann lösen kann. Das ist sowieso nochmal so eine Situation, wenn du jetzt einen Text gelernt hast und der fällt dir in dem Moment nicht ein, was machst du dann? Ist das schon mal passiert? Hast du dann irgendwie improvisieren können? Das interessiert mich mal. Also da würde ich ganz gern mal ein bisschen was von deinen Erfahrungsschatz, den du bisher jetzt gesammelt hast, erzählt bekommen. Ja, es tut mir jetzt wirklich leid, dass es nun diesmal doch nicht klappt bei mir. Wie es zu erwarten war, mal wieder habe ich mich ein bisschen völlig verplant, hatte eigentlich vor, das Ganze mir anzugucken, kann jetzt aber wegen der Familienfeier leider doch nicht. Und weil ich da planungstechnisch im Vorfeld ein bisschen daneben gelegen habe, dachte, naja, die Tage sind dann auf jeden Fall frei. Aber jetzt ist genau an diesem Samstag eben eine größere Familienfeier und die geht auch erst abends los. Und das heißt, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich dann da im Grunde mitfeiere. Und das Einzige wäre dann Sonntag, wo ich dann theoretisch noch nach Köln kommen könnte. Wird mir dann alles ein bisschen stressig, leider. Und in der Woche geht es ja sowieso nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe, dass du lang genug dran bleibst und dass du den Theaterfreunden erhalten bleibst. Und dass sich dann auch schon bald die nächste Chance ergibt, da was von dir zu sehen. Was hast du noch gefragt? Was war noch offen an Thematik? Na, ich glaube, das war so ein bisschen das. Wahrscheinlich bist du jetzt gerade in deiner Generalprobe. Wenn du irgendeine Möglichkeit hast, aber das wird natürlich jetzt schwierig und du wirst ja auch ein bisschen nervös sein, hast du ja selber schon gesagt. Schick doch mal irgendwas rüber, irgendein Audioschnipsel oder so. Aber es wird natürlich nicht so ohne weiteres möglich sein, denke ich jetzt mal. Wäre aber mal interessant. Ansonsten steht natürlich immer die Herausforderung für mich, dich einfach nochmal abzufragen. Also wir haben das ja das letzte Mal in der letzten Episode schon gemacht, dass du mal ein Stück von dir aus vorgetragen hast. Aber auch jetzt, um dich einfach nochmal so ein bisschen abzufragen, stünde die kleine Challenge im Raum, dass du einfach mal so eine kleine Szene von dir, weil du hast ja gesagt, du hast sehr viel Text lernen müssen, dass du einfach mal so eine kleine Szene von dir zum Besten gibst. In dem Fall natürlich jetzt nur als Tonvariante, als Audio-Hörspiel, sage ich jetzt mal. Aber ja, wäre mal interessant. Ja, als nächstes hast du mich noch gefragt, was bei mir so geht im Moment. Was so das Letzte war, was ich so konsumiert habe. Da muss ich jetzt mal unsere heilige Regel brechen, mal wieder, und ein bisschen auf was eingehen, was mit Comics zu tun hat. Und zwar war das Letzte, was ich konsumiert habe, eine Veranstaltung. Und zwar der Comic-Salon in Erlangen. Der findet alle 2 Jahre statt. Dieses Jahr war es wieder soweit. Ende Mai. Also genau gesagt, vom 31. Mai bis zum 3. Juni. Wir waren aber nur bis Samstag, den 2. Juni da. Hätte ich gewusst, dass es so wunderschön wird, hätte ich garantiert noch den Sonntag drangehangen. Wobei garantiert auch hier relativ zu sehen ist, weil ich eigentlich keinen Urlaub mehr habe und ich dann immer noch mal einen Tag zum Runterkommen brauche. Das war jetzt halt in diesem Fall der Sonntag. So hätte ich dann den Montag noch gebraucht und es wäre dann echt knapp geworden. Ja, du merkst, ich bin sprachlos. Ich kann es heute auch immer noch nicht in Worte fassen. Es war ein wirklich sehr außergewöhnlicher Salon, weil der den Salon austragende Ort ist die Heinrich-Lades-Halle. Die steht im direkten Verbund zum Rathaus in Erlangen. Und diese Heinrich-Lades-Halle, also diese Konferenzhalle, wird im Moment saniert. Das ist wohl auch schon seit letztem Jahr der Fall. Und so wurde vor 2 Jahren, als der letzte Comic-Salon in den letzten Tagen lag, wurde schon bekannt, dass dieses Mal eine andere Lösung stattfinden muss. Und das hat sich jetzt so geäußert dann dieses Jahr, oder stand auch schon relativ früh fest, dass es wohl mit Festivalzelten passieren wird. Nur wo diese dann sein werden, war noch nicht so ganz klar. Und das hat man jetzt alles noch ein bisschen mehr ins Stadtzentrum verlegt, auf den Schlossplatz in Erlangen. Und in den benachbarten Schlosspark und auf einen weiteren Platz, der noch ein paar Meter davor liegt. Und ja, das Wetter hat bis auf eine kleine Ausnahme den Donnerstagabend hervorragend mitgespielt. Fast zu gut, weil am Donnerstag war es dann doch sehr drückend und sehr luftfeucht und das hat man in den Hallen gemerkt und da hat man schon so ein bisschen gedacht, naja, wenn das jetzt so bleibt, wird es eher unangenehm. Allerdings hat dann dieser Regenschauer am Donnerstagabend ein bisschen zur Kühlung beigetragen, des Ganzen, und hat dann die kommenden Tage in diesen Hallen oder in die, also das sind Zelthallen, kann man sagen. Also es wird Zelte genannt, aber es sind im Grunde so transportable Messehallen. Ja, und da hat es super reingepasst dann und war auch vom Klima her optimal dann. Ja, und dieses ganze Ambiente, das schöne Wetter drumherum. Wir können mal kurz in den Park gehen, verweilen dort mal ein Weilchen. Selbst wenn man in die Halle C möchte, läuft man mal kurz quer durch den Park. Es war einfach traumhaft. Und das haben auch viele gesagt. Und dadurch, dass man das jetzt ein bisschen zentraler gelegt hat, war auch der Publikumsverkehr ein deutlich größerer als wohl in den Jahren davor. Und ja, also das ist so ein Aspekt, der vielleicht den Veranstaltern, die allesamt vom Kulturzentrum oder vom Kulturbüro der Stadt Erlangen kommen, auch ein bisschen zu denken gibt. Das heißt, mal abwarten, was man jetzt draus macht. Also eigentlich hieß es im Vorfeld immer, das wird ein einmaliges Ding und so weiter und so fort, weil die Kosten dafür wohl doch sehr hoch sind. Aber wenn jetzt dafür wiederum mehr Geld reinkommt, sage ich jetzt mal ganz platt, weil es auch mehr Besucher gegeben hat, vielleicht überdenkt man das Prinzip dann doch nochmal und sagt, vielleicht macht man so eine kleine Mischung aus beidem oder ja, mal gucken, was dann passieren kann. So ein bisschen relativiert hat es der Oberbürgermeister von Erlangen, zumindest bei der Max-und-Moritz-Gala, hat gesagt, also wir müssen da mal auf die Kosten schauen, wie das sich so alles entwickelt hat, was waren Kosten, was waren Einnahmen und so weiter und so fort. Die größeren Verlage haben wohl auch schon signalisiert, dass auch sie mit den Verkäufen sehr zufrieden waren. Und ja, also ich bin ganz hin und weg von diesem Wochenende, das viel zu schnell rumgegangen ist. Kann ich dir auch nur mal empfehlen, du bist ja auch ein Comic-Fan. Vielleicht bist du das nächste Mal auch einfach mal mit dabei. Also, eine wunderschöne Veranstaltung gewesen. Und wirklich eine der wenigen Veranstaltungen in Deutschland, kann man sagen, die sich so rein mit den Comics beschäftigt. Also diese ganzen Comic-Cons, die jetzt so aus dem Boden stampfen, haben ja in den seltensten Fällen was mit Comics zu tun. Dann am ehesten noch die in Stuttgart. Wohl, nur hören sagen, weil ich die nicht näher kenne. Aber wenn du wirklich mal eine Veranstaltung suchst, die sich so eine Messeveranstaltung, die sich rein auf Comics konzentriert, dann ist das wohl der Comic-Salon in Erlangen. Jetzt könnte man sagen, gut, das Comic-Festival in München, was ja dann nächstes Jahr stattfindet, also immer im Wechsel mit dem Salon, ist auch nochmal so ein Ding, was sich rein auf Comics konzentriert. Ja, das ist auch so. Allerdings hat der Comic-Salon in Erlangen dem Ganzen nochmal eins voraus, nämlich hier wird es von der Stadt, wie gesagt, schon mitorganisiert zumindest. Und das merkt man auch, weil die ganze Stadt irgendwie mitmacht. Ja, also du hast sehr viele Ecken, du hast sehr viele Ecken, wo einfach Werbung ist für dieses Event, für diese Veranstaltung und die ganze Stadt ist irgendwie dekoriert und sieht nach Comic aus und das ist einfach toll. Ja, dicke, große Empfehlung. Ich war dieses Jahr wieder mal so begeistert von dieser Veranstaltung. Ich glaube, das war auch mein schönster Salon bisher. Irgendwie. Ich bin ja jetzt auch schon mehrere Jahre da gewesen. Und du merkst, ich komme aus dem Schwärmen einfach nicht raus. Also, ich möchte, dass du das eigentlich mal erlebst. Sollte man einfach das nächste Mal, wenn du die Möglichkeit hast, schließe dich uns an. Und dann haben wir da ein paar schöne Tage. Ja. Aber sag mir erstmal, was du so prinzipiell davon hältst. Von meinem Geschwärme hier. Konnte ich dich pitchen, wie du so gerne sagst? Und ich höre sehr gerne wieder von dir. Dann hätten wir auch dieses Comic-Thema so ein bisschen abgehandelt. Aber das musste jetzt einfach mal sein, weil, wie gesagt, mir reichen die Cookies dazu schon fast nicht mehr aus. Da haben wir natürlich auch sehr viel Material gesammelt. Und das wird es dann demnächst zu hören geben. Aber ich möchte auch unseren kleinen, beschaulichen Podcast dazu nutzen, einfach dafür mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Jetzt habe ich sehr lange gebabbelt, fast eine Viertelstunde. Ich gebe ab nach Troisdorf. Bis dahin. Hallo Steffen, ich bin jetzt hier vor dem Theater, wo alles passieren wird. Und ich wollte dir nur einen Eindruck meiner Nervosität durchgeben. Die ist ungefähr so wie ein inneres Erdbeben. Und ich hatte es leider nicht mehr geschafft, vor was durchzumachen, weil es wirklich jetzt noch hart auf hart kam. Es kam so zwischendurch so Sachen wie, ist das jetzt noch alles gut, was ich mache? Ich hatte auch auf der Generalprobe einen richtigen Textpatzer, dass ich wirklich den Text mega vergessen habe. Und jetzt habe ich mir, weil ich ja einen Professor spiele, einfach auf meinen Notizblock mir noch ein paar Sachen notiert, die im allerschlimmsten Fall mein Backup sind. Pfiffig, hätte ich mal vielleicht von Anfang an machen sollen, ich keinen Text lernen müssen. Nun ja, auf jeden Fall bin ich jetzt mega angespannt und ich hoffe mal, dass sich das Ganze nachher einfach in Euphorie entlädt, weil ich mir jetzt die ganze Zeit auch mal einreden muss, was soll schon Schlimmes passieren. Außer, dass mir die Hose runterfällt, mir auch noch die Boxershorts gleichzeitig und ich denke in Blöße, die da oben nichts zu suchen haben. Aber ich meine, die entblößen wir da und im Podcast per Ton. Steffen, ich wünsche mir selber alles jetzt viel Glück, weil du kannst es ja nicht, weil deine Antwort wird wahrscheinlich erst später kommen. Ich hoffe, ich stehe das durch. Ich gehe gerade echt kaputt. Ich melde mich dann wahrscheinlich am Freitag, wenn die Aufführung mal durchstanden ist. Bis später. Tschüss. Naja, ich wünsche dir natürlich alles Gute. Ich hoffe, das erreicht dich jetzt noch. Du schaffst das. Das glaube ich ganz fest. Genau. Mit deinem Backup wird das jetzt einwandfrei funktionieren, aber auch so hättest du das geschafft. Da bin ich fest der Überzeugung. Lass mich dann morgen mal wissen, wie es war. Wie dein Gefühl so war, wie die Leute drauf reagiert haben. Und was wünscht man denn? Was wünscht man den Schauspielern? Hals- und Beinbruch oder? Toi, toi, toi, das klappt. Ich bin der festen Überzeugung. Du schaffst das. Lass den Professor raus. Bis dann, dein Steffen. Diese Flitzpiepen machen mich fertig. Eigentlich hat man als Bot doch gar keine Nerven. Dafür gehen mir die beiden allerdings gehörig auf dieselben. Werde ein anständiger Bot, haben sie gesagt. Lass dich bei einer Behörde installieren, haben sie gesagt. Am Arsch, ich fordere Erschwerniszulage. Womit habe ich das verdient? Die lieben Programmierer hatten alle nicht die Etage 13 auf dem Plan. Hallo, lieber Steffen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum ich jetzt auf einmal so klar klinge. Denn ich cheate jetzt ein bisschen. Normalerweise haben wir uns immer zur Aufgabe gesetzt, auf den tollen WhatsApp-Knopf zu drücken. Diesmal habe ich mir gedacht, da ich jetzt ein bisschen weiter ausholen muss und ich wahrscheinlich dabei auch so ein bisschen gestikulieren darf, werde ich dir jetzt mal ein bisschen erzählen, wie es so gelaufen ist. Ich muss zugeben, ich habe langsam so ein kleines, schlechtes Gewissen dabei, dass wir so viel über das Theaterstück sprechen. Aber man muss auch echt sagen, es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis jetzt für mich gewesen, weil du musst dir vorstellen, die Nervosität, die ich habe oder hatte und eigentlich jetzt immer noch habe, denn wir haben heute den Samstag, den 9. Juni und heute ist der zweite Aufführungstag, die ist Ja, die ist immer noch da. Die ist zwar abgefallen, aber dazu vielleicht mal chronologisch. Als ich dir die Nachricht geschickt habe und du mir danach Glück gewünscht hast, die Nachricht, die ich dir geschickt habe, war wirklich kurz bevor es langsam losging. Höchstens vielleicht noch eine Stunde drauf. Und wir haben schon hinten in der Aula gehangen und gewartet. Und ich bin nicht der Einzige, der so mega drauf war. Die zweite Person, die so viel Text hat, die ist auch auf und ab getigert. Und wie kann ich meine Nervosität am besten beschreiben? Man hat es mir direkt angesehen. Ich kam rein und die Erfahrenen bei uns im Verein guckten mich an und sagten so, du bist aber auch schon ganz schön nervös, ne? Ich so, ja. Aber ich war nicht so schlimm wie an dem Tag davor, wo ich eigentlich mit gar keinem irgendwie richtig reden konnte, weil ich so nervös war. Das war jetzt nicht mehr so schlimm. Aber ich war nervös. Hölle war ich nervös. Und zwar so oft, dass ich immer mal wieder von Toilette zum Trinken, Toilette trinken, Toilette trinken, wahrscheinlich 5-mal diesen Kreislauf durchgemacht habe. Also ich habe nervöse Blase vor solchen Sachen, bin von der Toilette runtergekommen, hatte einen trockenen Mund, habe getrunken, 10 Minuten später sofort wieder auf Toilette und immer hin und her und hin und her. Ich glaube, ich bin in diesem Nervositätsmodus bin ich so oft hin und her gerannt. So viele Kilometer habe ich in letzter Zeit schon echt lange nicht mehr gegangen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so extra Bonusmeilen holen soll, damit ich irgendwie Payback-Punkte habe und die einlösen kann für ein tolles Bratpfannen-Set. Das Stück selber, wie lief's? Fantastisch. Wirklich sehr, sehr gut. Also, ich kann ja, weil diese Folge ja wahrscheinlich nach den letzten Aufführungen erscheinen wird, so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das heißt, es kann jetzt auch wirklich ein bisschen länger dauern. Wer wirklich keinen Bock mehr hat auf diesen Theaterkram, der kann ja mal in der Kapitelmarke, wenn es für diese WhatsApp-Folge eine geben sollte, dann gerne mal vorspulen. Das Stück, worum es geht, dreht sich um 6 bis 7 Verstorbene. Ich glaube, es sind 7 Verstorbene, die in der Hölle gelandet sind und von Dämonen beeinflusst werden. Und wer auch bei den Theaterfreunden Troisdorf reingeschaut hat, der hat gesehen, dass das gut geschminkte Menschen sind, die Dämonen verkörpern. Neid, Wollust, Zorn, Habgier und so weiter und so fort. Und das ganze Theaterstück fängt damit an, dass wir alle wütend hin und her schreien, im cholerischen Verhalten, und das ist auch der erste Satz, den ich mit sagen darf. Aber das ist so ein Satz, den du im Chor sagst. Also da kriegst du dich gar nicht mit. Dann denke ich mir natürlich, boah, gut, dass das mein erster Satz ist. Ja, weit gefehlt. Ich bin der erste Verstorbene, der nachdem der Teufel sozusagen mit seinen Dämonen vorbeigelaufen ist, als erstes erwacht und die ersten Sätze sagt. Und meine ersten Sätze sind: geschafft! Geschafft! Ich habe es tatsächlich geschafft! Todestag 23.01.2018! Geschafft! Todestag, versteht ihr? Geschafft, geschafft, endlich! Das habe ich gerade übrigens frei vorgetragen, ich habe es nicht vorgelesen. Und sobald du so deine ersten Sätze über Bord gebracht hast, denkst du dir so, oh, ich habe die ersten Sätze. Ich habe natürlich jetzt nicht den kompliziertesten Text zu anfangen, aber ich habe schon viele Worte. Und ja, ich glaube, nach Messungen, wenn man so ein bisschen nachschaut, bin ich auch der Darsteller mit dem meisten Text gewesen. Neben der Verrückten, die bei uns mitspielt, die ihr dann auch noch, finde ich, noch ein bisschen mehr Varianz drin hat. Aber ich habe die größte Textmenge wahrscheinlich gehabt. Was man jetzt in der Rückschau sagen kann, eigentlich der schlechteste Deal war, den man so unterschreiben kann, weil ich damals der Regisseurin, in dem Fall ist das Andrea Funk, hat das Ganze inszeniert, der habe ich gesagt, bitte gib mir eine kleine Rolle, ich möchte gerne mal auf die Theaterbühne. Casting gehabt, das hat ihr schon mal durchexerziert. Ja, und dann die Rolle bekommen mit dem meisten Text. Arg. Das kann man jetzt als Beweis dafür sehen, dass viel von einem gehalten wird. Kann ich nicht sagen. Ich hätte entweder die Professorenrolle bekommen können oder die des Schluffens. Naja, es gibt diese eine Szene, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe beim Casting, bei der ich, das war mein allererstes, was ich zeigen wollte, eine wildfremde Frau auf dem Schoß habe und diese ich angrabbeln darf. Also ich muss sie anfummeln. So steht's im Text drin. Und vor dieser Szene hatte ich schon heiden Respekt. Und jetzt musst du dir vorstellen, bei der Generalprobe ist folgender Satz gefallen, als wir das wieder durchgespielt haben. Ja, Basti, so dein Switch von Professor auf, du bist jetzt richtig geil auf das Model, muss noch ein bisschen krasser rüberfallen. Könntest du vielleicht eine Erektion auf der Bühne kriegen? Dann guckte ich nur so und sagte, Erektion hier vorne, wenn Mutti in der ersten Reihe sitzt beim Theater, no way. Naja, die liebe Technik. Ich lasse es trotzdem jetzt so roh drin, wie wir es haben, bei der WhatsApp-Folge. Und wir sollten übrigens nicht immer so oft WhatsApp sagen, nachher wird das uns als Schleichwerbung ausgelegt. Sagen wir einfach unsere Messenger-Folge. Gibt ja auch viele gute andere wie Threema, Signal, SMS, wobei ich das ja auch eher für so einen sexuellen Dienst halte. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollten zurück. Also genau, ich habe das mit dem Model, diese Bühne, diese Szene musste ich wieder aufführen vorne auf der Probe, bei der Aufführung. Und das hat, es gab irgendwie keinen Applaus, kein Gelächter, kein sonst irgendwas, als das dann passiert ist. Und ich hatte, da hatte ich das Gefühl, Mensch, diese Szene habe ich jetzt so oft geprobt, da hätte ich schon gerne so ein kleines Klatschen oder sonst was erwartet. Es gab aber wiederum dann Applaus als, oder Gekicher. Es gibt eine Szene, in der sozusagen eine Dämon-Wollust mich auf die Vorzüge meiner Partnerin, mit der ich da spielen darf, bringt, indem man meinen Kopf so nach rechts rotiert und ihr dann direkt auf die Brüste von ihr zeigt, wozu es ja auch mal die Regieanweisung in den Proben gab. Basti, hör auf, der Maike, so heißt das Model, hör auf, der Maike dauernd ins Gesicht zu schütten, zu gucken, schau ihr auf die Brüste. Und ich so, ja, und dann, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, dann habe ich mir selber vorgenommen, in der Fußgängerzone mehr auf die Brüste von Frauen zu schauen und kann dann immer sagen, Kultur, Kultur, Theater, Theater, ja, so ist das. Der erste Akt hat wunderbar funktioniert. Leider gab es einen Patzer von einem Kollegen, sodass zwei Sätze von mir nicht drin vorgekommen sind. Und auch wenn es hoffentlich jetzt bei der heutigen Aufnahme oder Aufführung besser klappen wird, habe ich mir vorgenommen, diesen als Bonus-Content sozusagen für die Leute, die vielleicht diesen Podcast hören und zufällig am ersten Aufführungstag mit dabei gewesen sind, einfach hier nochmal vorzutragen, um euch so ein bisschen reinzubringen, worum es da geht. Im Endeffekt wird in der Hölle, werden hier die ganze Zeit Schiffchen gefaltet und es gibt da eine Kindergärtnerin, die mit in der Hölle ist, die sich so drauf versteift hat, dass man einfach in Ruhe alle miteinander ganz tolle Harmonie sein soll und sie sagt, dass sie Schiffchen falten kann aufgrund ihrer Intuition. Und dann sagt sie sowas wie, was dagegen spricht meine Intuition? Und darauf sage ich als Professor, Schwachsinn. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Emanzipation eine Erfindung im Zuge, jetzt habe ich schon falsch gesagt, da habt ihr mal einen Patzler nochmal, ich sage Folgendes, Schwachsinn. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Intuition eine Erfindung im Zuge der Emanzipation war. Daraufhin sagt das Model, was dort auch einen Text hat, im Zuge der Emanzipation, Herr Professor. Darauf sage ich, richtig. Damals ist wissenschaftlich nachgewiesen, eine Sicherung im meisten Hirnen der Frau durchgebrannt, die für logisches Denken verantwortlich ist. Daraufhin meinten viele Frauen, viele Fragen aufgrund ihrer Intuition beantworten zu können. Allerdings, wenn ich mich hier so umschaue, merke ich, dass mir eh keiner zuhört. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen holprig rübergebracht, weil das Lustige ist, der Text ist weggefallen und das ist für mich immer noch der schlimmste Text. Weil dieses, damals ist wissenschaftlich nachgewiesen, eine Sicherung im Hirn der meisten Frauen durchgebrannt, die für logisches Denken verantwortlich ist, kriege ich nicht über die Lippen. Und auch mit diesem Intuition ist eine Erfindung im Zuge der Emanzipation furchtbar. Also da gibt's weitaus längere Texte, die ich auch schon mal hier im Podcast vorgetragen habe, aber das ist eigentlich eines der schlimmsten Sätze, ja. Im ersten Akt ist auch Folgendes passiert. Ich habe mit dem Text habe ich weniger Probleme mittlerweile. Zu den Textsachen komme ich auch gleich. Du hast mich ja gefragt. Es gab eine Szene, in der wir uns alle vollstopfen mit Essen und danach uns alle hinsetzen müssen. Und da, wo ich mich normalerweise hinsetze, war auf einmal so ein Kranz. Also so ein Kranz ist so ein Getränkebehälter in Rund, wo alle Glasgläser reingestellt werden. Ich weiß nicht, ob das in Frankfurt bekannt ist. Und wobei, Frankfurter Kranz. Interessante Idee. Kuchen mal in so ein Ding reinzutun. Ich schreibe mir gerade kurz die Geschäftsidee auf. Und da stand auf einmal dieses Getränkeding und wollte mich da hinsetzen, hatte Panik. Wo setze ich mich hin? Wo setze ich mich hin? Setze ich mich davor hin, weil das eine Bank ist, kommt auf einmal die Person, die da sitzen wollte und sagt zu mir, das ist dann in dem Fall die Bekloppte gewesen in unserem Stück, die Schizophrene, sagt zu mir, willst du mich verarschen? Und ich so, alles klar, ich gehe mal lieber woanders hin. Uiuiui, da der hat sich ordentlich aufgeregt. Aber ich habe mich dann schnell irgendwo anders hingesetzt. Man ist ja gut im Improvisieren, Anführungszeichen. Gut im Improvisieren bringt mich noch zum ersten Akt, zu einer zweiten Situation. Es gibt eine Szene, in der da spielt ein Unternehmer mit in der Hölle, der nennt sich G-Man wegen Gerald Maschmann. Der soll Sekt einschütten, während ich einen Monolog halte. Leider hat der liebe Kollege, der das immer spielt, immer viel zu spät den Sekt eingeschüttet, auch deswegen so. Das heißt, ich sage nur die Sätze, natürlich wird es funktionieren. Auf die Wissenschaft, möge sie nie stillstehen. Und dann muss ich im Endeffekt schon Glas in der Hand haben, um zu toasten, also anzustoßen. Und das hat er auch diesmal nicht gehabt. Also habe ich gesagt, natürlich wird es funktionieren. Und dann habe ich im Endeffekt, hätte ich eine Pause gehabt, wenn ich nicht gesehen habe, der Kollege hat es nicht gemacht, den Sekt früh genug einzuschütten. Also nehme ich den Sekt und sage sowas wie, ich habe auf der Bühne habe ich dann schnell improvisiert und gesagt, oh, das Nobelpreiskomitee hat mir schon mal den Sekt geliefert. Na, dann, ich nenne euch jetzt mal Kollegen, bedient euch reichlich, ich möchte nämlich nun einen Toast formulieren. Und sagt dann, auf die Wissenschaft, möge sie nie stillstehen. Und dann kann diejenige, die dazwischen geht, sozusagen dazwischen gehen. Mhm. Aber das habe ich mir vorher schon so ein bisschen gedacht, weil ich das aus den Proben weiß. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir improvisieren müssten. Und so hat im ersten Akt alles gut geklappt. In der Pause wurden wir gelobt von unserer Regisseurin, wie geil das alles gelaufen ist. Und sie hat, weil der zweite Akt ein bisschen konfuser verlaufen ist, gemeint, ich werde euch nie wieder nach dem ersten Akt loben, ab sofort immer nur nach dem Theaterstück. Gute Idee, denn beim zweiten Akt haben wir im Endeffekt ein paar Textszenen, fast schon Szenen, durchweggelassen. Und zwar gab es irgendwann mal Kuddelmuddel, so dass ein Textteil, der auch von mir dabei ist, dann auf einmal statt als vorletzter Text von mir als letzter Text ankommt und ich diesen auch noch in einer anderen Betonung sagen muss. Beispiel, das Model erzählt darüber, wie dass mich das hier alles nicht so angeht und dass ich mich davon nicht berühren lasse, bin aber schon in der Zornemotion, die da passieren muss. Und dementsprechend schreie ich sie auch fast eher an und sage, das kannst du so nicht wissen. Was völlig nicht zueinander gepasst hat. Die Zuschauer haben es aber nicht gemerkt. Du musst dazu wissen, dass die Dämonen, die bei uns sind, immer wieder versuchen, ihre Sünde zu erfüllen. Also Wollust, das ist zum Beispiel die jetzt bei mir mit zuspielt, die wird dadurch ausgelöst, dass das Model mich dazu verführt mit ihr, naja, hinter der Bühne, knicki-knacki, ne, und so weiter und so fort. Und das muss ich so realistisch rüberbringen, dass die Leute auch denken, gleich wird hier hinter der Bühne geknattert. Wir müssen wahrscheinlich 15 Minuten Pause machen und dann Akt 2 einreinbringen, weil jetzt gerade hier ein weiterer Akt stattfindet. Zu viele Akte in meinem Kopf. Und dann geht sozusagen die Wollust hin, schlägt einen Gong, dann wird sozusagen Wollust angezeigt, ist jetzt auch erfüllt und wenn all diese Sünden erfüllt sind, dann geht dieser Kreislauf von vorne los. Und das ist so ein bisschen die Intention dieses Stückes. Ist also so ein Tragikomödie, wurde es auch genannt. Und nachdem alles vorbei ist und wirklich aller Text gesagt worden ist, kann ich dir sagen, die ganze Nervosität, die sich vorher bei mir aufgestaut hat, ist wirklich so richtig krass abgefallen. Also wirklich in Schweißform. Ich habe instant wirklich angefangen, 2 Liter zu schwitzen. Also ich habe schon vorher geschwitzt, weil die Bühne so heiß war. Du hast das Bühnenlicht auf dir drauf. Du schwitzt dich wirklich kaputt. Du gehst kaputt dabei. Und du musst dir wirklich wie so ein Parodiefilm vorstellen. Hotshots oder Scary Movie. Dass ich im engsten Fall meine Arme hochhebe und dann wirklich so Wasserfälle rauskommen. Pff, pff, als würde ich auslaufen wie in dieser früheren Pepsi-Werbung mit den Gepiersten. Solltest du mal nachschauen. Schöne Werbung. Und ich war so Endorphin gepumpt, dass das funktioniert hat. Ich wurde nachher auch gefragt, ob ich in den Verein eintreten, weil ich bin jetzt noch nicht in dem Verein drin, ich bin jetzt nur sozusagen das erste halbe Jahr mit als Spielmitglied. Und hätte man mich vorher gefragt, vor dem Theaterstück, hätte ich gesagt, fickt euch alle ins Knie, raus. Und jetzt danach war ich so drauf, ja, ich unterschreibe alles, gib mir den nächsten Premium-Vertrag, her damit, los, ich unterschreibe alles. ich bin rumgelaufen und ich habe mit den Leuten von mir gesprochen, die bei der Theateraufführung dabei sind. Ich habe ziemlich viele Karten verkauft, weil ich immer mehr so denke, wenn du schon mal was Interessantes zu präsentieren hast, dann sag auch vielen Leuten Bescheid, bei denen du glaubst, sie haben da Interesse dran. Während bei die anderen vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Naja, ich muss auch hier nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, sie wird diesen Podcast nicht hören, aber meine Kollegin, mit der ich diese Szene habe, dieses Model, die hat sozusagen auch diese ganze Verwirrtheit im zweiten Akt, hat sie sozusagen durch Eingriff von ihr gerettet und man merkt, merkt so, trotz des allen, dass es so Laienschauspieler sind, dass da ein ziemlich gutes professionelles Niveau ist. Und was ich noch bekommen habe nach dem Theaterstück ist, die Regisseurin hat sich zu mir geholt und hat mich Leuten vorgestellt, die gemeint haben, so, das ist das erste Mal, dass du gespielt hast, das merkt man gar nicht, das ist wie total profimäßig. Und ich so, wow. Weil ich habe wirklich, während der ganzen Zeit, habe ich mir immer überlegt, ich bin jedes Mal unzufrieden nach Proben nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, das ist alles nicht so gut, was ich mache. Also das Feedback, du kannst ja auch kein Feedback geben. Ich mag es auch nicht, Feedback in der Gruppe zu bekommen. Das ist fälschlicherweise ein, zwei Tagen vor der Aufführung passiert, was mir ein bisschen unangenehm ist. Irgendwann hat mich die Regisseurin, ich hasse das Wort, das weißt du, hat mich zur Seite genommen und mir dann einfach erzählt, dass ich das alles super mache und sie das toll fände. Und ja, das war mir viel wichtiger, weil es ist ihr Stück und im Endeffekt bist du ein, auch wenn ich jetzt nur aus meiner Sicht erzählen kann, bist du nur ein Mitglied in einem Ensemble, das super gespielt hat. Also du leistest deinen Beitrag und das ist etwas, was ich sehr, sehr toll finde und ganz anders als die YouTube-Videos, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe. Da ist zwar alles auf meinem Wiss gewachsen und ich kann stolz drauf sein, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin jetzt gerade eher stolzer auf den Teil, den ich geleistet habe und auf das Ganze, auf die ganzen Leute, die mitgespielt haben und diese Illusion aufrechterhalten haben, so eine Geschichte zu erzählen. Also wirklich, wenn du es noch schaffst, Sonntag zu kommen, komm vorbei. Nein, keine Sorge, kein Druck. Ja, das mal so in ganzer Länge zu diesem Theaterstück und wie so meine Erfahrungen sind. Du hast mich noch konkret gefragt, wie das mit dem Text ist. Ich meine, ich hätte es in einem der Podcast-Folgen schon mal so angerissen, aber ich kann das gerne mal so ein bisschen wieder zurückbringen. Ich habe ein furchtbares Gedächtnis. Ich glaube, das weißt du auch. Ich bin derjenige von uns beiden, ich muss vor Podcasts, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich muss vor Podcasts mir auch immer alles Wikipedia-Beiträge durchlesen und Sachen durchgucken, weil ich weder Schauspielernamen noch richtige Namen, noch die Serie, noch irgendwas weiß. Also manchmal frage ich mich, warum du den Podcast überhaupt mit mir machst, weil im Endeffekt du mit einem Demenzpatienten hier sitzt und immer wieder sagen musst, nein, Basti, der Typ im Fledermauskostüm heißt nicht Superman, sondern Batman. Gut, dass es noch nicht so weit ist. Falls es soweit sein sollte, dann lass uns diesen Podcast bitte beenden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das. Ich, als ich den Text bekommen habe, das sind 43 Seiten, bei denen ich auf jeder Seite fast immer einen Satz habe und manche Sätze gehen vier Zeilen lang auf DIN A4 Papier und das ist jetzt nicht gerade eine große Schriftart. Schon heavy, war schon hart. Ich habe wirklich gedacht, verdammte Scheiße, wie kriege ich diesen Wust, diesen Riesenteil an Text in mich reingeballert, weil ich es auch einfach nicht auswendig lernen kann. Und ich habe dann das gemacht, was ich für am sinnvollsten hielt. Ich habe die einzelnen Szenen, in denen ich vorkomme, aufgesprochen auf mein Handy, mein Diktiergerät, Audiorekorder und habe alles aufgesprochen und habe dann immer Stopp gedrückt, wenn ich denke, ich bin dran und habe dann den Text, den ich gedacht habe, der kommt jetzt dran, den habe ich dann vorgesprochen. Und am Anfang war das wirklich so, ich habe immer noch gezweifelt, wie soll das funktionieren? Deswegen habe ich am Anfang eine relativ krasse Sache gemacht. Ich habe mir ich schlafe gerne mit Podcasts ein oder mit Hörspielen, wobei mittlerweile immer mehr mit Podcasts, was ich ein bisschen schade finde, anderes Thema, schlafe ich mit Podcasts ein, aber ich schlafe direkt am Anfang sozusagen relativ schnell ein und höre dann auch gar nicht mehr zu. Aber ich glaube, das Gesprochene geht irgendwie doch irgendwie ins Unterbewusstsein. Und so habe ich es in den ersten Nächten, als ich den Text gehabt habe, habe ich mir meine Ohrstecker eingezogen, habe das gesamte Theaterstück, alle Szenen im Loop laufen lassen. Das heißt, es ist, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde und die ist die ganze Nacht lang gelaufen. Ich bin also abends eingeschlafen mit mir, der alles einredet und ich bin morgens früh wieder aufgewacht. Und das habe ich eine gute Woche wirklich immer und immer wieder gemacht. Und ich hatte dadurch vielleicht schon so eine gewisse Sicherheit, dass ich gesagt habe, so, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt schon ungefähr, wann was kommen wird. Und dann bin ich schrittweise vorgegangen. Ich habe mir jeden Tag 1 bis 2 Seiten vorgenommen, in denen ich vorkomme und diese Zeilen sozusagen mit reinzubringen. Und meistens habe ich es auch von Szene zu Szene gemacht. Und habe dann wieder erstmal wieder mich eingelesen, habe es dann weggelegt, habe dann einfach wirklich die anderen habe dann diesen aufgesprochenen Text von mir eingesprochen und habe dann Stopp gedrückt, wenn ich geglaubt habe, ich bin dran. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich mich natürlich kurz aufgeregt, aber im Endeffekt habe ich dann wieder nochmal den Text aufgesagt, damit ich den Einsatz wieder weiß und habe dann, habe es dann immer und immer und immer wieder gemacht und ich glaube, egal wie viele Leute drumherum sagen, was man alles so für geile Tricks einbauen kann oder sonst was, und bestimmt gibt's auch Naturtalente, die das anders alle können. Bei mir hat stures Auswendiglernen mit dieser Methode am allerbesten geholfen. Also ist wirklich Auswendiglernen, wow. Und ich glaube, mit der Methode könntest du das vielleicht auch hinkriegen. Also wenn du da wirklich mal Interesse hast, sowas zu machen, ich will nicht missionieren, aber da du ja Interesse gezeigt hast, also ich hasse es, Leute zu irgendwas zu bereden, ne, wo ich nicht weiß, ob die da wirklich Bock drauf haben. Aber wenn du auf sowas Bock haben solltest, der Text ist nicht das Problem, Steffen. Du kannst ja auch von vornherein sagen, lass dir eine kleine Rolle geben, und du kannst ja auch immer sagen, nee, das ist jetzt zu viel für mich. Vor allem, ich habe ja auch ein Casting durchgemacht. Also das heißt, ich habe ja das, was ich sozusagen gemacht habe, ich bin ja so dumm gewesen, habe gedacht, beim Casting müsste ich schon den Text auswendig können. Und bin wahrscheinlich auch deswegen in diese Rolle so ein bisschen reingerutscht. Ich habe mich also viel zu viel bemüht, weil ich einfach nicht nachgefragt habe, sondern einfach drauf losgelernt habe und schon ohne Text da stand, wo alle anderen noch in ihr Textblatt reingeguckt haben. Und ja, deswegen bin ich ausnahmsweise in diese Richtung reingerutscht, viel mehr Text zu kriegen. Eigentlich wollte ich von Anfang an auch lieber eher eine kleine Rolle haben und sagen, okay, ist jetzt das erste Mal für mich. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich auf der Bühne gestanden, den einzigen Satz, den ich hatte, verhunzt und hätte damit fast ein neues Musical geboren, nämlich Olivia Twist. Ne? Habe ich aber schon mal erzählt zwischendurch. Das Schöne ist, jedenfalls bei uns ist das so, es ist wirklich Alter und Geschlecht und alles andere ist wirklich scheißegal. Wir haben eine, ich glaube, sie ist 70, kurz an die 70. Ich will jetzt sie nicht älter machen, als sie ist. Die spielt mit. Die hat auch nur ganz wenig Sätze, aber das, was sie macht, macht sie wunderbar. Und dass sie noch mitspielt, finde ich fantastisch, dass sowas noch vertreten ist. Wir haben auch ganz junge Leute mit dabei. Ne, also jetzt, ich glaube, 22, weiß ich jetzt das Jüngste, da gibt es bestimmt auch noch Jüngere. Wir haben welche so im mittleren Alter wie ich. Ich nenne jetzt mal mittleres. Ich nenne uns beide jetzt mal Mittelalter. Und ältere, jüngere. Und das finde ich so toll, weil ich mag den Gedanken, ich bin schon immer der Freund davon gewesen, generationsübergreifend irgendwas zu machen. Also ich fände es auch total cool, wenn es ein Stück geben würde, wo nur alte Leute mitspielen. Da muss ich jetzt auch nicht mitspielen. Aber es gibt auch bei uns die Kids-Variante, dass Kinder irgendwie ein Theaterstück spielen. Das gibt's wohl auch dann bald mal irgendwann wieder. Genau, das mal zu dem Thema Text und sowas weiter. Jetzt mal zu dem Zuschauerfeedback und vielleicht machen wir dann das Thema so ein bisschen zu. Das Einzige, was ich vielleicht noch anbieten kann, wenn ich es heute Abend noch schaffen wollte, weil ich mich heute vielleicht sicherer fühle, wovor ich auch gleichzeitig Angst habe, ist, dass ich vielleicht ein bisschen Atmosphäre aufnehme, was so passiert, wie das Gewusel so hinter der Bühne ist, damit das ja alles so ein bisschen mehr Reportage-Style so ist. Und dann gebe ich vielleicht noch ein kurzes, schmeiße ich hier noch vielleicht noch einen kurzen Tagebuchablauf ran. Aber ich will das jetzt hier nicht versprechen, weil ich weiß nicht, wie meine Nervosität da jetzt wieder mit reinspielt. Warum habe ich Angst davor, sicherer zu sein? Naja, bei uns kam ja nach dem ersten Akt auch das Lob und dann haben wir alle gedacht, das läuft schon. Und dann kam ja das dabei raus, dass dann halt Szenen übersprungen worden sind. Und ich habe Angst, dass ich heute mich zu sicher fühle und zu zufrieden, dass ich mich ein bisschen schleifen lasse und dann nachher wichtige Textzeilen überspringe. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich jeden Abend, ich habe das Gefühl, meine Intention ist wirklich, es gibt Leute, die haben Geld dafür bezahlt, also es gibt, die Zuschauer haben alle Geld dafür bezahlt, sich das anschauen zu können. Und ich möchte denen was bieten. Ich möchte denen für kurze Zeit was zum Nachdenken, was zum Lachen und sonst was bieten. Und ich merke auch jetzt schon, wo ich hier sitze, dass mich das schon wieder so ein bisschen nervös macht. Aber das ist, glaube ich, gute Nervosität. Wenn ich die nicht hätte, würde ich sagen, ach komm, ist ja, aber ganz ehrlich, ohne Lampenfieber wird es, glaube ich, auch ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich. Und ich werde mich gleich jetzt auch vor dem nächsten Auftritt hinsetzen und wieder brav nochmal meine einzelnen Parts durchgehen, weil ich jetzt schon wieder Angst habe vor einem Mega-Blackout, den ich kriegen könnte. Ja, und das ist es jetzt. Das war jetzt relativ lange. Ich hoffe, du konntest jetzt so lange diese WhatsApp-Nachricht abhören. Das habe ich schon wieder gesagt. Messenger. Und wie ich heute schon auf Facebook geschrieben habe, meine Checkliste besteht heute aus Katzenfutter holen, erledigt, Bart stutzen muss ich noch und dann aus der Hölle entkommen mit den Theaterfreunden Troisdorf. Ja, und ich denke mal, dass nach der heutigen Aufführung so eine, nicht Premierenfeier, so eine vielleicht, wie soll man das nennen, Midterm, weil es ja die Hälfte der Staffel ist, über die Hälfte der Staffel, gibt es auf jeden Fall ein Ausgehen, wir gehen raus und trinken auf jeden Fall etwas und da freue ich mich schon drauf. Ja. Puh, Steffen, das sind so die Eindrücke gewesen, wie es so für mich ist. Theater da zu spielen. Die Frage, ob ich da jetzt noch weiter mitmache. Es macht mir Spaß. Es hat mir Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ob dieses unzufrieden nach Proben nach Hause gehen immer jeden Abend oder so ist, ob das jetzt an mir liegt, weil ich sehr selbstkritisch bin, oder ob das allgemein so ist. Ob das was mit dem Verein zu tun hat, kann ich nicht sagen. Also überlege ich noch. Mache ich nach der letzten Aufführung, überlege ich mir das intern. Vielleicht gibt es, ich hoffe, da gibt es irgendwie so ein Abschlussessen und dann würde ich mir bis dahin Gedanken machen. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich will es doch nicht machen, dann würde ich sogar in den Verein eintreten, um einfach Geld dafür zu zahlen, weil ich einfach die Möglichkeit mit, möchte den Verein unterstützen und einfach was spenden, weil die machen eine gute Sache. Also wir machen eine gute Sache. Gut, Steffen. Vielleicht schneiden wir noch mal ein anderes Thema an. Ich würde zum Beispiel gerne zurückgeben, du hast ja selber gesagt, du hast die Regel gebrochen, indem du über Erlangen erzählt hast. Du kennst mich, wenn wir beide jetzt miteinander geredet hätten, hätte ich dir jetzt schon gefragt, was war das Schönste, also schön journalistisch, du kennst mich ja. Und Herr Liebschner, was war jetzt das schönste Erlebnis in Erlangen? Welchen Star haben Sie getroffen? Was ist da Ihre Motivation, Herr Liebschner? Klingt auf jeden Fall echt cool. Ich glaube, nach Erlangen würde ich gerne einfach nur mal im Leben mitkommen. Ich habe ja dadurch, dass ich jetzt den Komiker in den Blog eingestellt habe und glaube auch YouTube wahrscheinlich nicht mehr so viel gehen wird, würde ich meine Comic-Leidenschaft einfach gerne mal wieder so ein bisschen anders ausleben. Und warum nicht mal auf so Conventions gehen, auch wenn ich da sehr zurückhaltend bin. Aber das ist das ist ein ganz anderes Thema. Mich würde mal interessieren, was du so in letzter Zeit, also ich habe, glaube ich, die Konsumiert schon gefragt, aber hast du jetzt gerade im Moment eine Serie, wenn ich jetzt am 10. das Stück vorbei habe, die ich dringend anfangen sollte zu gucken, ich habe nebenher nur die ersten Folgen von Santa Clarita Diet mir angeguckt von der Staffel 2 und finde sie auch wieder fantastisch, fantastische Serie, muss ich einfach sagen. Wenn es jetzt nicht um Zombies und Menschenessen zum Töten geht, würde ich sie auch empfehlen, aber ich weiß ja, du magst es ja gern so ein bisschen Disney-lastiger. Und um hier nochmal den Bogen zu schlagen, ich weiß, dass bei den Theaterfreunden hier in Troisdorf als nächstes, glaube ich, die Weihnachtsgeschichte dran ist. Und falls ich noch dabei sein sollte, habe ich mir gedacht, Weihnachtsgeschichte solltest du auf jeden Fall im Publikum dabei sein, denn eine Weihnachtsgeschichte ist ja auch, sagen wir so, Disney-lastiger. Ich denke mal, es wird die Scrooge-Weihnachtsgeschichte sein, weil die hier schon so gut gelaufen ist. Und ich glaube, das wäre etwas mal, damit du mal hier hinkommst. Ne? Also, wenn es dann soweit sein sollte, reden wir nochmal drüber. Aber sonst, was hast du zuletzt gesehen? Und was kannst du mir empfehlen? Bis dahin. Bis später, Steffen. Der Basti, ja. Warum sagen wir das eigentlich zum Schluss mal? Als hätten wir so eine Brieffreundschaft. Das erinnert mich so ein bisschen an About Schmidt, falls du den gesehen hast. Der ja immer, und das ist ein Running Gag bei uns im Freundeskreis früher gewesen, wo wir immer gesagt haben, wenn wir jemanden Brieffreundschaft anfangen, weil das Kind, an den Jack Nicholson in About Schmidt schreibt, Nungungu, glaube ich, hieß, Dir Ungungu. Ich habe meine Frau getötet mit einem Staubsauger. About Schmidt. Vielleicht sollte ich dann in der nächsten Aufnahme mal über diesen Film reden, weil ich finde ihn sehr toll. Ja, und jetzt Brieffreundschaft, Ende. Du bist dran, Steffen. Ach du lieber Basti. Da hast du ja einiges erzählt, aber ich finde das sehr schön und sehr aufschlussreich, weil ich habe ja auch danach gefragt, das interessiert mich wirklich. So ganz lässt mich das Thema auch noch nicht los. Also, komme ich gleich nochmal zu. Natürlich möchte ich die Zeit nutzen, dir auch für heute Abend nochmal Glück zu wünschen, dass alles genauso funktioniert, wie du es dir erhoffst, dass du dich nicht verhaspelst, es wird alles gut, glaub mir, also das ist jetzt einmal die Erfahrung gemacht. Natürlich, wie du schon sagst, du solltest nicht zu selbstsicher sein, aber diese Nervosität und dieses Lampenfieber gehört ja irgendwie dazu, das hast du ja selber schon gesagt und das wäre bei mir garantiert nicht anders. Also ich mag das ja auch nicht, so vor Leuten zu sprechen und deswegen mache ich ja einen Podcast, weil da sind die Leute wenigstens nicht live dabei, sondern hören sich das halt dann halt später an. Da kann ich aber im Zweifel nochmal was korrigieren, ja. Und nee, also ich stelle mir das auch sehr spannend vor, wie ich da reagieren würde, wenn ich jetzt tatsächlich mal vor Live-Publikum irgendwas machen müsste. Tatsächlich gibt es ja immer die Idee schon seit ein paar Jahren, eben in Erlangen, da schließt sich ein bisschen der Kreis wieder, auch mal sowas wie ein Podcaster-Treffen vor Publikum zu machen. Also wir haben das jetzt dieses Jahr ja wieder gemacht, ein Podcaster-Treffen, allerdings eben nicht vor Publikum, das haben wir einfach zeitlich nicht mehr hinbekommen. Aber in 2 Jahren könnte das dann sein, dass es mal klappt. Natürlich müssen wir da auch wieder die Situation erstmal abwarten, aber naja, mal gucken. Ja, was wollte ich noch wissen? Ah ja, also wie gesagt, das Thema lässt mich alles nicht los. Ich habe da schon noch ein paar Fragen. Allerdings möchte ich die erstmal so ein bisschen aus Eigennutz nahelegen, aus Egoismus und Eigennutz. Bitte bleib dabei, weil ich möchte dich gern da nochmal sehen bei den Theaterfreunden. Diesmal, ich habe es nun wirklich nicht, also morgen Mittag haben wir was anderes vor. Jetzt kurzfristig, das heißt, ich schaffe es definitiv nicht nach Köln. Das wäre mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zu stressig geworden. Und weil ich müsste ja am selben Tag hin und wieder zurück. Wäre ich jetzt heute gekommen, hätte ich irgendwie eine Nacht im Hotel gepennt oder was. Aber so wird mir das dann alles ein bisschen zu viel. Du hast natürlich recht, also das Stück um die Weihnachtsgeschichte interessiert mich da auch sehr, weil das ist eine meiner Lieblingsgeschichten um die Weihnachtszeit. Und alle möglichen Adaptionen davon, die es da gibt, kenne ich natürlich nicht. Aber ich sag mal so, ich habe da 3 Favoriten. Du kannst es dir sicher vorstellen. Die erste ist eine ist die Weihnachtsgeschichte erzählt mit den Disney-Figuren, also um Mickey Mouse herum, wo dann auch Scrooge McDuck, also Onkel Dagobert, der Scrooge ist, passenderweise. Dann gibt es natürlich die Version mit den Muppets, die ich einfach nur sensationell gut finde. Also das ist echt so mein Liebling, meine Lieblingsumsetzung des ganzen Themas. Und die dritte, die ich anführen möchte, ist die etwas abgedrehtere und düstere Version, die Geister, die ich rief, mit Bill Murray. Ja, das sind so die Adaptionen, die ich am tollsten finde. Und ich kann mir gut vorstellen, nach den Bildern, die ich da im Internet gesehen habe, die du ja auch schon erwähnt hast, dass die Theaterfreunde auch sehr gut umsetzen können, das Ganze. Also laut den Bildern zu urteilen, ist es ja nun so, dass ihr euch da echt Mühe gebt und auch sehr viel Aufwand betreibt, gerade mit dieser Gesichtsfarbe und mit den aufwendigen, ja, mit dem aufwendigen Make-up, das ihr da betreibt, kann ich mir vorstellen, dass das sehr interessant ist, diese Umsetzung. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wie das ist mit der Aufgabenverteilung überhaupt in diesem Verein. Also es gibt ja eine Regisseurin, hast du gesagt, die jetzt dieses Stück hier ja entwickelt hat für die Bühne. Hat sie das entwickelt? Ist das ein eigenes Stück oder basiert das auf was? Das wäre so die nächste Frage. Aber wie ist denn die Aufgabenverteilung allgemein? Also macht das immer dieselbe Person, die Stücke entwerfen, beziehungsweise ja, die Regie übernehmen? Oder wie ist das? Also es gibt ja neben euch Darstellern auch noch andere wichtige Positionen, die es da zu besetzen gibt. Wie du schon sagst, die Ausleuchtung, dann das Bühnenbild, vielleicht dann die Maske, die Kostüme. Vielleicht gibt es ja auch eine Art Soufflöse oder ja ein kleines Orchester. Wie funktioniert das alles? Das würde mich alles mal noch interessieren. Also da kannst du gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du merkst, das Thema lässt mich nicht los. Also ich finde das schon wirklich sehr interessant, wenn sich da so ein Verein zusammentut und dann ja Theater macht. Und wie gesagt, ich habe das Stück ja nun leider nicht sehen können, aber das, was ich an Bildern gesehen habe, sieht sehr überzeugend aus und richtig gut. Bin gespannt, ob es da auch nochmal irgendwelche Videos gibt von. Also es gibt ja ein Video, wo ihr in den Proben seid, aber direkt von der Theatervorführung wird es dann Aufzeichnung geben. Weißt du da irgendwas? Ja, also wie gesagt, ich würde mir wünschen, du bleibst dabei. Deine Selbstzweifel kann ich sehr gut verstehen, aber ich sag mal so, das gehört dazu und solange du das hast, wäre das ja in gewisser Weise ein Antrieb zu sagen, ja, ich möchte das so gut wie möglich machen. Ja? Und dadurch kannst du im Endeffekt auch besser werden. Natürlich bringt es jetzt nichts, wenn es dich fertig macht und du dir sagst, naja, ob ich damit zurechtkomme, dann jedes Mal diese Zweifel zu haben. Aber vielleicht ist das tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht hilft es ja auch, wie gesagt, dabei, so ein bisschen das zu entwickeln, immer besser zu werden in der Rolle oder in den Rollen, die es dann geben wird. Also ich fände das schon toll, wenn du dabei bleibst. wie du schon merkst, ich verhasse mich sehr gerne beim Reden. Deswegen Respekt davor, dass du das machst. Ich wüsste, wie gesagt, nicht, ob ich das auch hinbekomme, aber der Tipp klingt sehr gut, wie du das gemacht hast mit diesem autarken Training, sagt man das so? mit diesem Übernachttraining, die versuchen, die Texte einzuprägen. Ist eine schöne Art und Weise vielleicht. Was mich noch so interessiert, also du hast ja nun schon mehrfach erwähnt, die Szene, wo du sehr, sehr auf Tuchfühlung gehst mit einer jungen Dame. Was sagt denn da die Gattin dazu? Das interessiert mich jetzt nur mal so spaßenshalber. Du musst nicht drauf antworten, wenn mich das nichts angeht. Weil ich stelle mir das immer ein bisschen problematisch vor. Also, aber das ist ja auch von jeder Person wieder ein bisschen... also jede Person reagiert da ja ein bisschen anders. Ja. Wenn sie nicht gerade eifersüchtig ist, dann hat sie damit wahrscheinlich auch kein Problem. Und selbst wenn sie eifersüchtig wäre, kann sie das vielleicht deutlich unterscheiden, dass sie weiß, ja, das ist ja nur eine Rolle und so weiter und so fort. Zwischenmenschlich interessiert mich das jetzt einfach mal. wie gesagt, du musst ja nicht darauf antworten. Kann ja sein, dass mich das nichts angeht. Moment, ich muss mal ganz kurz unterbrechen an der Stelle. So, da bin ich wieder. Jetzt bin ich ein bisschen in Zeitnot, deswegen nur noch ganz schnell. Ich wünsche dir für heute Abend alles Gute, wenn du das noch vorher hören solltest. Ich wünsche dir ein weiteres Mal Hals im Beinbruch oder was auch immer man wünscht. Ja? Vor allem jedenfalls toi toi toi. Und was wolltest du noch? Ach ja, du wolltest eine Serienempfehlung haben. Ich hatte in den letzten Wochen nicht wirklich Zeit, neue Serien anzufangen. Stimmt nicht. Ich habe neue Serien angefangen. Allerdings war da jetzt nichts dabei, was ich dir unbedingt empfehlen muss. Das ist so, ich sage jetzt mal, das sind so die Standardserien, die wir einfach zusammen gucken, meine Freundin und ich. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh ja, das musst du aber unbedingt gesehen haben. Was ich dir jedenfalls blind empfehlen möchte, ohne es selbst richtig gesehen zu haben, richtig deswegen, weil wir die ersten paar Minuten davon gesehen haben, eben jetzt, als wir in Erlangen waren, auf Netflix gibt es eine neue Serie, die heißt Happy. Der Comic dazu, da sind wir leider doch wieder kurz beim Thema Comic, war großartig, also der stammt von Grant Morrison. Und es geht um so einen abgefragten Ex-Cop, der so jetzt als Killer sich irgendwie verdingt, als Attentäter oder so. Und dem erscheint plötzlich ein kleines Fabelwesen, ein cartoonartiges blaues Einhorn. Und das ist so der Ausgangspunkt der ganzen Story und das hat man jetzt in Serienadaptionen umgesetzt seitens Netflix und das würde ich dir einfach mal empfehlen, das mal zu gucken. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht wirklich verfolgen können, aber es wird sich vielleicht dann demnächst mal ändern und vielleicht können wir ja in einer der nächsten Folgen darüber mal reden. Das wäre dann was ich dir mal als Hausaufgabe mitgeben würde. Wahrscheinlich hast du es dann geguckt und ich wieder nicht, aber dieses Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Wie gesagt, den Comic kenne ich, also eine Grundstory schon so ein bisschen. Bei so Serien ist es natürlich immer so, dass die sich dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen befremden vom Comic, siehe Walking Dead und so weiter und so fort. Ja. Weil die Serienumsetzung dann doch viel pompöser und umfangreicher ist, vielleicht. Also in dem Fall wird es auf jeden Fall so sein, denn der Comic Happy hat sich im Grunde auf ein Trade Paperback beschränkt. Auch mal eine Comic-Empfehlung, wenn du mal wieder einen Comic lesen möchtest. Und wie gesagt, es würde mich tierisch freuen, wenn du in Erlangen dabei bist das nächste Mal. Vielleicht sogar, wenn es dann klappt, mit Podiumsdiskussion oder so. Also mit einer Podcast-Episode vor Publikum. Schauen wir mal. Bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit, aber ja. Noch eine kleine Hausaufgabe, die ich mir wünschen würde. Natürlich, ohne jetzt Druck aufzubauen und nur, wenn es klappt. Nach dem Theaterstück, wenn ihr heute Abend zusammen noch was trinken geht oder essen geht oder was auch immer, ein bisschen beisammen seid, schnappt ihr doch einfach mal irgendjemanden, egal jetzt wen, einen von den Schauspielkollegen oder die Regisseurin oder einen von den Leuten, die euch helfen. Oh, jetzt hat sich der Fernseher hier angeschaltet. Ich hoffe, das gibt kein Problem. Ich mache jetzt auch schnell. Schnappt ihr doch mal jemanden und frag bei denen nach, wie es für sie gelaufen ist. Also jetzt gar nicht so in Bezug auf dich, sondern ganz allgemein. Weil die sind ja im Zweifel schon länger dabei und könnten vielleicht das auch nochmal einschätzen, wie das Theaterstück für sie gelaufen ist. Und sollten wir uns bis dahin nicht mehr hören, wünsche ich dir natürlich auch viel Erfolg dann für morgen, für das Finale dieses Theaterstücks. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. So, Hallöchen Steffen. Ja, hier ist sie wieder, deine gewohnt qualitativ hochwertige Podcast-Stimme. Denn ich habe mich wieder vors Mikro gesetzt, weil ich gedacht habe, bei deinem ausführlichen Frage-Antwort-Stunde versuche ich mich trotzdem jetzt ein bisschen kürzer zu halten und kann dann wenigstens auch noch eine nette Tonqualität bieten. Genau, du hast mich ein paar Sachen gefragt, auf die ich jetzt mal wirklich eingehen will. Und zwar hast du mich gefragt, die Frage beantworte ich ganz zum Schluss, bleibst du dabei? Das hast du mich zuerst gefragt, ob ich noch weiter im Verein bleibe. Damit die Spannung jetzt noch ein bisschen dabei bleibt, werde ich dir das zum Schluss dieser Aufnahme beantworten. Aber dich hat ja vor allem diese Aufgabenverteilung im Verein interessiert. Ein Anekdotenbasti wird ausgepackt. Ich bin überhaupt gar nicht eigentlich so der Vereinstyp, muss ich mal von vornherein sagen. Und das Lustige, das habe ich letztens mit Arbeitskollegen besprochen und dann ist mir aufgefallen, eigentlich war ich aber schon immer im Verein. So was schön typisch Deutsches, im Verein zu sein. Denn ich habe angefangen Tennis zu spielen, habe dann Badminton gespielt und habe auch mal Handball gespielt. Und das sind alles Sportvereine. Sportvereine sind für mich ein ganz anderes Thema. Das, was ich jetzt mit den Theaterfreunden Troisdorf gemacht habe oder früher im Filmclub. Ich war früher in Wipperfürth in einem Filmclub. Da ging es dann wirklich um Filmschnitt und sowas. Das ist ja mehr kulturelle Sachen, ne? Filme, Theater und so weiter und so fort. Deswegen habe ich durch den Filmclub lustigerweise schon ein bisschen Vorerfahrung, was Vereine so ein bisschen bedeuten. Und das ähnelt sich lustigerweise auch sehr stark, ne? Bei so Kultursachen, vor allem was so Sachen sind, wo man etwas zusammenbringen muss. Bei Filmen ist es halt einfach wie bei Podcasts. Außer dass bei Podcasts immer nur ein Typ in Mikrofon oder zwei Typen ins Mikrofon schrammeln, hast du halt beim Film, entweder wenn du Schauspielerei machst, dann viele Leute am Set, oder du machst eine Doku, dann hast du ein paar Leute am Set. So ist es beim Theaterstück so, dass du ja ziemlich viele Leute brauchst. Du hast schon recht, da gibt es ziemlich viele Leute. Und der Verein ist letztlich so aufgebaut, so typisch wie halt jeder Verein ist. Ein Verein hat einen Vorstand. Letztlich arbeite ich jetzt auch gerade im Beruf natürlich in einem Verein, ne? Also meine Firma ist ja auch ein Verein und es gibt da einen Vorstand. Meistens gibt es dann da, also sollte einen Kassenwart geben. Also ihr redet jetzt von diesen Hobbyvereinen, nicht von meiner Arbeit. Und der Vorstand kann Sachen beschließen, der trifft sich zu Vorstandssitzungen, dann gibt es Ja, und im Endeffekt sind das so die Hauptakteure, die man so ein bisschen mittritt. Und da gibt es die normalen Mitglieder. Und bei uns gibt es, glaube ich, einen ersten Vorstand, einen zweiten Vorstand, also bei den Theaterfreunden in Troisdorf gibt es das. Und das ist jetzt so von der einen Vereinsstruktur her. Jetzt fragst du dich natürlich für das Theaterstück. Ich kann jetzt nur erzählen, was ich ein bisschen erfahren habe. Wahrscheinlich liefern mir gleich ein paar Personen mehr Infos. Bei diesem Stück ist so gewesen, die Regie hat Andrea Funk übernommen und die hat eine Bearbeitung genommen, die für Laientheater gemacht worden ist von der Grundlage Geschlossene Gesellschaft von Sartre. Und das Ding hieß Die Hürde, das sind die anderen, so hieß ja auch das Stück und wurde, glaube ich, von Sandra Lill hieß die, glaube ich, bearbeitet und das wurde als Grundlage genommen für die Regie, das zu machen. Und wenn ich das, was ich jetzt an spärlichen Informationen so ein bisschen rausgequetscht habe, so nebenher, ist auch geil, ne? Ich mache bei irgendwas mit und habe wie immer viel zu wenig Ahnung, typisch ich. Mir hat keiner gesagt, dass dieses, was ist das hier? Was ist das, ein Gangbang? Ich habe gedacht, hier liest man sich Gedichte vor. Es ist auf jeden Fall so, dass du bei den Theaterfreunden Troisdorf, jeder kann irgendwie ein Konzept einreichen, was er gerne vorführen möchte, dem Vorstand. Und das sozusagen dafür die Regie zu übernehmen. Und dass das sozusagen als nächstes auch gespielt wird. Und das wurde mit der Hölle, das sind die anderen wahrscheinlich von Andrea, müsste ich sie mal fragen. Von ihr ging das so ein bisschen aus. Und Andrea ist dann sozusagen die Regisseurin geworden. Und dann gab es mit der Regisseurin, ergibt sich dann sozusagen, dass du ein Casting hast. Das Casting habe ich ja schon mal so ein bisschen erzählt. Da habe ich ja schon öfters von dieser einen Szene erzählt, zu der ich gleich auch nochmal komme. Mit dem Model und bei diesem Casting wird halt rausgesucht, wer spielt welche Rolle, wer passt gut dazu. Und bei diesem Stück ist es, glaube ich, so gewesen, dass sie es im letzten Jahr schon versucht hatten, aber dann ist es, glaube ich, ein bisschen abgeblasen worden aus organisatorischen Gründen. Und jetzt hat man das Casting nochmal gemacht, um rauszufinden, wer soll was spielen. Und nachdem man diese Rollen dann alle fertig hat, gibt es dann halt auch Leute, die für Bühnenbild, Requisiten und sowas zuständig sind, für Kostüme und so weiter und so fort. Und wenn man so einen Mitgliedsantrag von den Theaterfreunden Troisdorf vor sich liegen hat, steht auch drin, für was man sich am ehesten so interessiert. Ne? Theaterspiel, Soufflösen. Ja, es gibt auch Soufflösen, das ist korrekt. Man kann sich halt auch sagen, ich möchte nicht auf die Bühne, ich möchte nur soufflieren. Und davon gibt es dann auch ein paar Leute. Und so sammelt sich das so ein bisschen rekrutiermäßig. Ne? Wer hat früher das und das gemacht? Möchte jemand das und das machen? Also du kannst auch in den Verein eintreten und möchtest gar nicht auf die Bühne, sondern du möchtest nur Maske machen und sowas. Und so ist es für dieses Stück jetzt, was ich miterlebt habe, so gewesen, dass man sich zweimal in der Woche getroffen hat, die Texte geprobt hat und währenddessen auch immer Orga-Kram. Aber da haben dann die Schauspieler weniger meistens mit zu tun, wobei wir alle mit anpacken. Ne? Also ich habe zum Beispiel, wir haben alle Badeschlappen auf der Bühne an, die habe ich zum Beispiel jetzt selber gekauft, die hätte ich aber TFT gegenrechnen lassen können, das Geld zu bekommen, aber ich bin ja bei solchen Sachen meistens viel zu faul, deswegen bin ich auch arm. So. Und ja, das ist so ein bisschen die Aufgabenverteilung. Das heißt, der Nächste, der jetzt kommt, könnte wieder ein neues Stück mit einbringen und dann muss der Vorstand halt sagen, ja, ist gut, passt, können wir machen und dann geht das Spiel wieder wie von vorne los. So wie ich verstanden habe, gibt es das zweimal im Jahr. Das war jetzt das Sommerschauspiel und gegen November soll es dann das Nächste geben. Und ich muss korrigieren, es wird wohl nicht die Weihnachtsgeschichte, das habe ich mir falsch abgespeichert. Man munkelt, es könnte was in Richtung wieder in Richtung gespaltene Persönlichkeit gehen, was ja in diesem Stück auch vorgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das so viel sagen darf. Nachher erschießt der Vorstand mich. Hilfe. Nur ein Witz. Ich bin echt mal gespannt, was da als nächstes kommt. Genau, du hast mich gefragt, es gibt diese eine Szene, wo ich sehr auf Tuchfühlung bin mit einer der Schauspielerinnen und die ja auch sozusagen in meiner ersten Casting-Szene einen beträchtlichen Anteil an meinen Schweißausbrüchen hatte. In der Szene sitze ich ja sozusagen, habe ich ein Model auf dem Schoß und ich muss sie dann überall antatschen und sage auch die tollen Worte, die aerodynamische Form, die Kugeln als vollkommene Form und dafür dann auf die Brüste starren. Juhu. Und was sagt die Gattin? Die Gattin war bei der ersten Aufführung mit dabei. Jeder hat so ein bisschen Angst gehabt. Was sagt die? Was wird die Gattin sagen? Und die Gattin hat gesagt, Basti, ich hab's ignoriert. Und das war's. Also super locker, super fresh, tut ihr gar nichts. Und wir sind noch verheiratet, wenn du das wissen wolltest, Steffen. Und ich mache jetzt kurz mal Pause und dann geht's mit mir weiter. Denn der Tour ruft gerade. Du wirst es fast gar nicht merken. Ich hätte es also gar nicht sagen müssen. Ja, weiter geht's. Also Gattin ist völlig in Ordnung und genau. Und ich bleibe jetzt, glaube ich, noch bei den Theaterthemen, denn du hast mir ja gesagt, interview doch mal jemanden direkt vor Ort. Das habe ich also am letzten Tag auch getan. Ich habe am Tag der letzten Aufführung habe ich mir mal die Heidi geschnappt. Und die Heidi ist super, denn die spielt den Dämon Hochmut, das sagt sie gleich auch nochmal selber. Und du kannst dir mal anhören, was sie ihr so gut am Stück gefällt. Und ja, wie es so ist, ein paar Minuten vor Beginn des Theaterstückes mit jemandem zu reden, der gleich auf die Bühne darf. Wobei, ich glaube, die Heidi nicht so nervös war wie ich in dem Moment. Also gebe ich kurz mal ab in die Vergangenheit. Aufgenommen, du Arsch! Ach was? Nein, es gibt so eine Funktion, da kann man das irgendwie halten. Ah, aber ja. Das macht er nicht. Was macht er das denn? Bei der Maike auch nach der Maike zu weißt du, das geht? Das weiß ich nicht. Der muss, ach, hier nach oben. Das siehst du, das habe ich falsch gemacht. Jetzt geht's. Oh. So, das haben wir nicht das zweite Mal jetzt aufgenommen, lieber Steffen, du Arsch. Ich habe jemanden vom Ensemble, wie du hast gesagt, gegriffen, der nicht nervös ist, der total cool ist und jetzt richtig Lust hat zu antworten. Wer bist du denn? Ja, ich bin die Heidi und ich bin der Dämon Hochmut. Hochmut wie im echten Leben, also kein Problem, das zu spielen. Es ist zu leben und ja. Sag doch mal deinen ersten Satz. Ja, mein erster Satz ist, na toll, verbringe ich heute meinen Abend mit euch? Hättet ihr euch nicht dem Anlass entsprechend kleiden können? Was würdest du am liebsten noch dabei hinzufügen? Weil du hast mir vorher gesagt, du würdest noch härter machen, oder? Ja, eigentlich würde ich die Frisuren mobben gerne. Oder, was weiß ich, die Handtaschen, wo wir immer alle so drauf stolz sind. Ja, sehr gut. Darf ich nicht. War zu hart, war. Dann gehen die Zuschauer. Ne? Ja, ja. Wie bist du zu TFT gekommen, zu den Theaterfreunden? Ja, da kannst du mal sagen, dass meine Tochter mich hier hingeschleppt hat. Die hat zuerst angefangen mit Schauspielern. Und dann hieß es, man denkt, ich könnte auch auf diese Bühne, ja. Und das ist jetzt so. So hat sie hingebracht. Ja, die hat mich hingebracht. Hier Motiv, Spiel, da bist du beschäftigt. Machst keinen Scheiß. Was machst du am liebsten auf der Bühne? Machst du lieber lange Rollen, kurze Rollen oder? Je nach Lebenssituation. Wenn ich entspannt bin, kann ich auch ein bisschen länger auf der Bühne sein, viel Text haben. Und jetzt bin ich mal nicht so viel am Sprechen, das schadet auch nichts. Ja. Was ist deine Lieblingsszene hier aus dem Stück? Was sagst du, was hat dir am besten gefallen? Oha. Ich glaube, wenn der Teufel uns abranzt, wenn er uns parat macht und sagt, ey, Luschen, leg mal los. Das mag ich. Wenn der Teufel, klein, dünn, gegen mich, 1,80, 2 Zentner, kämpft und mich motivieren will, ey, mach mal. Bist du nervös jetzt? Noch nicht, nein. Okay. Wann wirst du so nervös, so kurz vorher? In 2 Minuten. Dann hören wir jetzt lieber auf. Danke dir, Heidi. Sehr gerne. Tschüss. Ja, die Heidi, mit der bin ich auch immer abends zurückgefahren, hat mich meine mitgenommen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön. Das ist auch super, super toll. Ihr Wagen ist ein Smart und hat das Kennzeichen XL. Und ich nenne uns beide mal als Proper. Und das sieht bestimmt sehr lustig aus, wenn wir beide da zusammen rumfahren. Hat auf jeden Fall sehr gut gepasst. Und dafür nochmal ein großes Dankeschön an Heidi in dem Fall. Sie hat einen Dämon gespielt, das heißt, sie ist auf diesen tollen Plakaten, die man wahrscheinlich irgendwie jetzt in deiner Umgebung nicht gesehen hat, bei uns hier in Troisdorf aber wahrscheinlich rumgehangen hat und auch Flyern zu sehen, da sind sie gut geschminkt gewesen, also uns Tote musste man eigentlich nicht schminken, also wenn man mich geschminkt hätte, das hätte ich wahrscheinlich nach einer Minute wieder weggeschwitzt, aber es gab ja nicht nur Dämonen auf der Bühne, denn jetzt kommt mal kurz die Annika zu Wort, die hat in diesem Stück Susi gespielt und Susi war in dem Fall ein Teil des Pärchens, das in der Hölle mit war und sozusagen durch Liebesintrigen und deren eigene Beziehung durchgegangen ist und sie hat dann auch nochmal nette lobende Worte, die ich hätte gerne wegschneiden wollen, aber ich lasse ja alles so, wie es ist, Loberei, ich kann das ja so gut ab, dementsprechend gebe ich jetzt mal hier kurz an die verstorbene Annika zurück, an die verstorbene Susi, in dem Fall an Annika. Ja, Hallöchen, hier ist die Annika und ich habe die Susi gespielt im letzten Stück mit dem Basti zusammen. Genau, und also meine schönsten Theatererlebnisse waren natürlich erstmal meine Ausraster, wo die liebe Susi dann auch mal Gas geben konnte und mal so richtig rumschreien konnte. Ja, wie die Andrea immer so schön gesagt hat, Schreitherapie abgeschlossen. Fand ich dann auch, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Dann gab es natürlich immer wieder, ja, super andere coole Momente, zum Beispiel, wo du, lieber Basti, als Professörchen verführt wurdest und die zwei Kugeln von der lieben Maike entdeckt hast. Oder aber, wo auch der G-Man immer von der Bühne gesprungen ist, die Schiffchen zu sammeln und auf jeden Fall die Anmache vom, vom Peterchen und Schizo, das war einfach so genial, dieser Blick immer von Schizo. Ja, und keine Ahnung, ich fand einfach alles super im Endeffekt. Wir haben das richtig gut gemacht, gerockt. Und ja, ich hoffe, dass du auch uns erhalten bleibst, weil du hast es echt super gut gemacht, schauspielerisch. Und ja, es ist einfach eine Rampensau. Ja, das war jo, eine. Bis denne. Zwei, drei kleine Hinweise, was so schön an dem Stück gelaufen ist, mit dem kurzen Hinweis von der lieben Annika, dass ich doch dem Verein treu bleiben soll. Und jetzt beantworte ich auch mal diese Frage zum Schluss. Ja, der Mitgliedsantrag liegt hier vor mir. Ich habe ihn heute unterschrieben. Ich werde ihm das nächste Mal abgeben. Ich bin jetzt ein Theaterfreund Troisdorf. Wenn ich das Geld noch rühzeitig überweise und mir nicht die Beine gebrochen werden, so ist das halt im Verein. Und ich versuche es mal. Ein Jahr. Mal gucken, wie es ist. Ne? Kann ja immer sein, dass ich auch nach einer Zeit denke, aber ich muss schon echt sagen, jetzt nach den ganzen Aufführungen bin ich ein bisschen ein ABS geworden, ein anonymer Bühnensüchtiger. Ist wirklich schlimm, Steffen, also man hat so das Gefühl, dieses Adrenalin, das braucht man unbedingt immer wieder, ich brauche den nächsten Schuss, ich müsste jetzt eigentlich wieder auf die Bühne gehen und habe meinen Text auch immer noch voll drauf. Und es gab auch nach diesem ganzen Theaterstück ganz viele WhatsApp-Nachrichten, in denen drin steht, ich vermisse euch schon an und sonst was, weil es wirklich einen richtig krass zusammenschweißt. Deswegen kann ich mir gut auch vorstellen, dass so, wenn man Bundeswehr im Krieg oder sowas war, dass einen so richtig krass zusammenschweißt. Ohne jetzt Krieg bewerten zu wollen, da ist Theater doch eine weitaus pazifistische Form und auch besser, ich kann es nur empfehlen. Also auch dir. Ich habe mir überlegt, am Ende dieser Folge wird dann jetzt auch noch jemand zu Wort kommen, mit dem ich viel Bühnenschauspielerei hatte, nämlich auch die, die ich beim Casting zuallererst betatschen durfte. Die liebe Maike wird, die schneide ich aber zum Schluss dran, weil ich gedacht habe, so das Thema Theater dauert dann sonst hier auch zu lange und vielleicht mache ich das auch lieber Ende, vielleicht kommen ja auch noch ganz viel schlimme Sachen über mich, das hört dann vielleicht auch keiner mehr, hoffentlich. Und zu dem ich jetzt auch noch nicht weiß, wann die Aufnahme kommt, deswegen, ja, das waren so meine ganzen Antworten zum Thema Theater. Wer also noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material haben will, kann ja gerne ans Ende dieser Folge spulen. Da wird ja dann auch nochmal die liebe Maike zu Wort kommen. Aber du hast mich noch zwei andere Sachen gefragt, die ich jetzt mal ein bisschen schneller durchgehe. Und zwar hast du mich nach Happy gefragt. Auf Netflix, der neuen Original. Ist das ein Netflix Original? Die ist ja neu angelaufen oder habe ich jetzt gesehen. Und ich kenne die Comic-Vorlage auch, fand die Comic-Vorlage sehr gut. Deswegen kann ich mir gerade nicht so gut vorstellen, ob jetzt auch die Serie was sein wird. Aber wenn das sozusagen eine inoffiziell erteilte Hausaufgabe ist, ich tue mein Bestes. Du weißt, ich und Hausaufgaben ganz schlecht. Und du hast deine Lieblingsweihnachtsgeschichten aufgezählt. Und ich muss sagen, ich bin immer noch der größte Fan von Die Geister, die ich Keanu Reeves. Denn wie da die einzelnen Geister dargestellt werden und natürlich der Tod und wie Bill Murray sozusagen als Scrooge agiert, fantastisch. Also ich schade, dass das jetzt nicht wieder nochmal wird am Weihnachten, aber wenn ich mich für eine von den drei entscheiden müsste, die du gesagt hast, wäre es auf dem ersten Platz die mit Bill Murray und dann würde, glaube ich, direkt die mit Dagobert Duck kommen, weil das ja auch sozusagen ein Teil seiner Biografie ein bisschen ist von Scrooge McDuck. Und wenn ich, ich habe schon wieder viel zu lange gesprochen, deswegen gehe ich erstmal zurück an dich zurück und du kannst jetzt mal über das Gesagte reflektieren. Ich werde nur vielleicht mal für gleich später nochmal ein Thema aufmachen für mich, wo ich vielleicht gleich nochmal drauf zurückkomme, aber ich bin erstmal gespannt, was du noch so alles zu sagen hast. Ich würde dann gerne danach mal das Thema Dark Souls aufmachen in Kürze und meine Erfahrungen mit meinen ersten Gehversuchen in Dark Souls durchzugeben. Oder wie kriege ich meine PS3 noch vor Ende des Jahres geschrottet? Also Steffen, du bist am Ball. Hau rein. Ja, das klingt alles ganz toll. Also mit der Theaterkarriere kann es jetzt so richtig losgehen beim Basti. Ne? Das hoffe ich. Und ja, ich finde das auch ganz gut, dass wir das mal so zum Hauptthema dieser Episode gemacht haben. Weil wir hatten es ja in den letzten Episoden auch schon davon, von deinem Theaterengagement. Und ja, und jetzt waren ja die Stücke, also jetzt war ja die Aufführung. Das heißt, das war jetzt der Höhepunkt, also kann man da auch gerne mal ein bisschen länger drüber reden. Haben wir jetzt gemacht. Ich finde das nach wie vor alles sehr interessant und bin gespannt auf das, was dann als nächstes kommt. In der Hoffnung, dass ich dann halt auch mal live dabei sein kann. Ja. Ansonsten hattest du mich noch gefragt, was wir noch so haben an Themen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Themen? Ich glaube, so die beiden größten Sachen, die uns jetzt so die letzte Zeit beschäftigt haben, also in meinem Fall war das dann halt Erlangen und in deinem Fall das Theater, haben wir jetzt so mehr oder weniger abgehandelt. Was gibt es noch so? Wie gesagt, an Serien oder sowas gibt es eigentlich nichts weiter, wo ich was noch empfehlen könnte. Konzert war ich jetzt auch nicht in letzter Zeit. Nur eigentlich habe ich jetzt auch gar keine Themen weiter. Seltsamerweise. Irgendwas mit Musik schwirrt mir noch die ganze Zeit im Kopf rum, aber das schwirrt da auch nur. Da machen wir mal was extra draus. Nö, ansonsten habe ich eigentlich jetzt soweit erstmal nichts. Ich überlege schon die ganze Zeit und komme irgendwie auf nichts. Vielleicht kann man ja noch mal ein Thema aufmachen. Doch, weil ich es gerade hier sehe. Im letzten Jahr hat sich unsere Lego-Sammlung dramatisch vergrößert. Lego-Sammlung ist natürlich zu viel gesagt. Also wir haben ja, ich sag mal, lediglich damit angefangen, wenn man das mit anderen Leuten vergleicht. Aber seitdem wir damit vor, naja, vielleicht 2-3 Jahren angefangen haben, hat sich das schon um einiges vergrößert. Also angefangen hat das Ganze eigentlich mit etwas, was wir erst vor gar nicht allzu langer Zeit zusammengebaut haben, nämlich die Oper aus Sydney. Ja, dieses Operngebäude, dieses berühmte. Damit hat irgendwie alles angefangen. Als wir das erste Mal in Niederlande im Urlaub waren, hat das meine Freundin gesehen und es hat ihr irgendwie gefallen oder sie machte Ambitionen, sagen wir mal, das mal zusammenbauen zu wollen, weil sie auch Australien-Fan ist. Und ja, dann hatte ich ihr das zum Geburtstag geschenkt. Jetzt stand das Ding natürlich so 2-3 Jahre bei uns rum und zusammengebaut. Dann habe ich gesagt, na gut, dann kaufen wir uns halt erstmal kleinere Sachen, womit wir erstmal anfangen können, weil ich habe ja mit Lego auch noch nie was gemacht. Und also nicht so wirklich als Kind auch nicht. Und ja, und da haben wir dann so kleinere Geschichten erstmal angefangen, die zusammenzubauen. Aber was sehe ich denn da alles? Also zum Beispiel einmal das gelbe U-Boot, also die Yellow Submarine von den Beatles. Dann von Doctor Who, die TARDIS. Dann von Green Lantern gibt es ein Fluggefährt mit einem Batman noch dabei, also mit Green Lantern selbst natürlich auch und noch mit einem Sinestro dabei. Jetzt sind wir wieder beim Thema Comic. Wenn wir gerade beim Thema Comics hin, gab es auch eine kleine Variante der Betthöhle mit einem Pinguin, der da gerade einbricht. Das hatten wir auch zusammengebaut. halt wirklich noch so ganz kleine Gimmicks. Also das waren dann eher so Giveaways von den Kinos oder so. Also zu Star Wars oder zu sag schnell Guardians of the Galaxy, das Schiff, ja, mit dem sie unterwegs sind. Das waren so ganz kleine Dinger, die gab es immer im Kino irgendwie zu irgendwas dazu. Dann haben wir hier den BB-8 in kleiner Variante stehen, auch aus Star Wars. Dann haben wir den Big Ben aus London. Und das Größte neben der Sydney Oper ist natürlich das Disney-Schloss. Das muss ja irgendwann dann auch noch sein. Ja, das gab es ja mittlerweile auch von Lego. Und das haben wir uns dann auch irgendwann mal gekauft, zusammen zu Weihnachten. Ja, das steht jetzt alles auch schon zusammengebaut hier. Wir haben noch so kleinere Sets irgendwie, die noch nicht zusammengebaut sind, aber das sind wirklich nur ganz kleine Sachen. Ist irgendwie so gar nicht die Herausforderung da. Ich bin es auch nicht, der so richtig angesteckt wurde, sondern das ist dann eher meine Freundin. Also die macht der macht das dann richtig Spaß, da zu puzzeln und zusammenzubauen. Weswegen ich ab und an mal wieder ein Lego-Set hole, wenn irgendwas Interessantes dabei ist. Mit was ich gedanklich noch spiele, ist dieser Hulkbuster von Marvel. Das sieht ganz witzig aus. Und ja, so Sachen sind das dann halt. Hast du denn schon mal Lego gebaut? Bist du überhaupt Lego-Fan? Kannst du damit was anfangen? Oder lässt dich das völlig kalt? Mich hat es ja auch jahrelang völlig kalt gelassen. Bis halt wieder dieser geile Lizenzscheiß um die Ecke kam. Und ja, möchte ich von dir mal wissen. Oder bist du einer, der auf Playmobil steht? Gibt's ja auch. Oder gar nichts von beiden. Ja. Playmobil ist ja das andere. Die fangen ja mittlerweile auch so langsam an mit diesen Lizenzsachen. Also da gibt's, hier gibt's ja noch mehr, was ich noch gar nicht gesagt habe. Hier haben wir auch noch zwei, drei kleine Sachen. Und zwar einmal von den Ghostbusters, allerdings von den männlichen Ghostbusters, haben wir da den Ecto 1. Den gibt es auch nochmal von den weiblichen Ghostbusters. Müsste irgendwann nochmal dazu, theoretisch. Dann haben wir die Mystery Machine von Scooby-Doo. Und eins der ersten Sets, die wir, oder ich glaube überhaupt das erste Set, was wir zusammengebaut hatten, war das Wohnzimmer der Big Bang Theory. Ja. Dieser ganze Lizenzkram. Das ist so das. Achso, und das Neueste, habe ich auch noch nicht erwähnt, ist das Taj Mahal. Das hat sich meine Freundin dann irgendwann nochmal günstiger bei Kaufhof. Gab es das mal irgendwie im Angebot? Ja, das haben wir jetzt ja auch stehen. Das ist auch ziemlich groß. Also die Gebäude sind allesamt relativ groß. Ja, Big Ben. Dann das Taj Mahal, das Disney-Schloss natürlich und die Sydney-Oper. Das sind dann halt Sachen, die nehmen auch ordentlich Platz weg. Aber ja, es gibt ja dann auch immer mal so kleinere Sachen. Und ja, wie stehst du dazu zu Lego? Lass uns doch mal über Lego reden. Ach, und der Wall-E. Das Zeug ist so verteilt hier, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das habe ich alles gar nicht so auf dem Schirm. Der Wall-E, den gab es auch noch. Also von Pixar, ne? Den gab es irgendwann mal als Creators Edition, wie nennt sich das? Also das sind halt Sachen, die werden von Usern vorgeschlagen. Und wenn die so und so viele Unterstützungen bekommen, werden die dann auch umgesetzt von Lego. Genau. Ich glaube, so was war auch die Yellow Submarine von den Beatles. Die war, glaube ich, auch so entstanden. Ja. Ja, sprich mal zu Lego. Oder hast du ein Hobby, was in die ähnliche Kerbe schlägt? Also irgendwas zusammenzubauen, zu puzzeln. Jetzt haben wir zwar mehr über das Hobby meiner Freundin gesprochen, aber wenn mir selbst nichts einfällt, ist halt auch eine, die ich ja gerne puzzelt. Und insofern kommt das mit dem Lego natürlich sehr, sehr, ja, sehr, sehr nah an das Ganze. Geht dann halt nochmal ein bisschen ins 3D. Ist aber auch so eher bauen nach Plan, ne? Weil gibt es ja mittlerweile Pläne dabei. Aber ja. Achso, und ich habe dann sogar mal was Altersgerechtes geschenkt bekommen. Und zwar habe ich mal ein Duplo geschenkt bekommen. Also diese Kindervariante von Lego, diese Kleinkindervariante. Und warum habe ich die bekommen? Weil daneben Mickey und Donald auch ein Goofy drin ist. Ich glaube, das einzige Lego-Set derzeit, wo ein Goofy drin ist. Ja. Hätte ich mir selbst nie gekauft irgendwie, weil ist zwar ein Goofy drin, aber war mir dann doch zu blöd, irgendwie Geld für ein Duplo auszugeben, für mich. Ja. Und ja, so habe ich es halt von meinen Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, keine Episode ohne Goofy, ne? Auch diese nicht. Ja. It's your turn. So, hallo Steffen, jetzt habe ich diese tolle Funktion wieder aktiviert mit dem Schlösschen, dass der einfach weiter aufnimmt. Und ich sitze gerade hier mit der lieben Zoe und ich verrate jetzt mein kleines Geheimnis. Sie geht nämlich jetzt mal wieder weg und haut jetzt einfach ab. Tschüss. Der interne Name hier bei mir, ich gebe meinen Haustieren immer gern bescheuerte Namen, ist, du weißt, die Katze ist etwas breiter, Dickie McDixon. Ja? Also wenn sie morgens bei mich angeschnurrt kommt, sie hat, glaube ich, das Essen gerade gerochen, dann nenne ich sie immer nur Dickie McDixon. Aber ich komme zum Thema. Du hast mich nach Lego gefragt. Mal ein ganz anderes Ding. Lego, genau. Schönes Thema. Und ich kann total verstehen, dass du wegen den Lizenzen jetzt sagst, geil, ich hole mir jetzt erstmal wieder Lego. Ich habe zum Beispiel aufgrund des Lizenzwahns nur einmal so ein großes Batmobil geholt, meine ich, oder es ist eine Joker-Karre. Und da ist Batman mit dabei und Joker. Leider bin ich bei solchen Dingen nicht immer so pfleglich. Ich muss es mal wieder richtig zusammenbauen. Irgendwo fliegen nämlich jetzt die Einzelteile rum. Aber ich habe vor ein paar Monaten die Ehre haben dürfen, meine alte Lego-Kiste wieder kriegen zu dürfen. Und die hat mein Bruder dann im Beschlag gehabt, weil alles, was ich hatte, ist einfach an meinen Bruder weitergegangen. Und ich war vor allem früher großer Fan von City. Also alles, was Lego ist, es gibt heute immer noch Lego City. Und ich hatte vor allem die Tankstelle. Die Tankstelle nämlich, ich meine, ich hätte auch die Polizei gehabt, aber vor allem die Tankstelle hat mich total fasziniert. Der Name ist ja Octan, der Tankstelle in der Lego-Welt. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die so total prägend in meiner Erinnerung gewesen. Und zwar auch noch so krass prägend in meiner Erinnerung, dass ich noch später, als ich irgendwann mal als Aushilfe in der Nachtschicht bei einer großen Tankkette gearbeitet habe, das erste Mal, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten, gedacht habe, so, geil, ich arbeite jetzt in der Lego-Tankstelle. Auch wenn diese Marke, bei der ich gearbeitet habe, überhaupt nichts zu tun hat, farblich mit der Octan-Tankstelle. Die hatte nämlich immer so einen roten Schriftzug, ich glaube mit schwarzer Umrandung und grün war irgendwie noch mit dabei. Das sind jetzt aber auch nur dunkle Erinnerungen. Ich müsste das jetzt gerade eigentlich nochmal nachschauen, mache ich aber nicht. Und der Lego ist vor allem eine sehr nostalgische Erinnerung mit meinem Papa zusammensitzen und aus der Lego-Kiste Sachen zusammen rausholen, um die zusammenzustecken. Vor allem bin ich auch, wie deine Freundin auch, großer Anleitungsfan gewesen. Also ich habe immer nach den Anleitungen gebaut. Natürlich, wenn man mal so Bock hatte, dann habe ich auch irgendwelchen Blödsinn zusammengebaut mit den verschiedenen Klötzchen, was man da so machen kann aus den Einzelteilen, weil ich schon auch eine Lego-Kiste, glaube ich, von meinem Vater bekommen habe, wo auch viel Schrott drin war. Da ist zum Beispiel ein super altes Teil drin, das ist gelb, das hat nur zwei Reifen, das kann man wohl irgendwie andocken und wenn man damit mit einem Imbusschlüssel drin irgendein Knöpfchen dreht, dann soll das Ding eigentlich fahren. Das Problem ist, es hat nur zwei Räder und es fällt immer nach vorne. Also das gehört wahrscheinlich zu irgendeinem bestimmten Teil und das gibt's halt nicht mehr. Also zu Lego kann ich wirklich sagen, großer Lego-Fan, aber jetzt kann ich mir irgendwie geldlich nicht noch leisten zu Comics zwischendurch oder sonst irgendetwas. Das ist dann halt leider immer so ein bisschen teuer schon. Ich kann es verstehen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einigermaßen okay. Ich glaube, es hatten auch mal Fest und Flauschig bei sich als Thema mit drin. Ich glaube, es ist für das, was man dafür kriegt, nämlich wirklich einen Nachmittag lang viel Spaß, vor allem, wenn man Kinder hat. Und ich glaube, auch wenn man Kinder hat, dann fällt man sowieso noch mal in so eine Nostalgieschiene und bringt denen alles das bei, was man früher gern gehabt hat. Und deswegen gibt's ja jetzt hier auch die Lego-Kiste, ne? Tja, Und ja, das wäre es eigentlich zum Thema Lego. Hast du denn hast du einen Favoriten schon genannt? Ist deine Freundin denn eher so drauf, dass die eher so realistische Sachen, weil sie hat jetzt davon erzählt, dass sie ja sehr viele, zwei, drei Sehenswürdigkeiten auch aufgebaut hat, die mich übrigens super interessieren, wie diese aufgebaut werden, weil die sehen natürlich auch fantastisch aus in Lego. Ob die eine spezielle Machart haben, jetzt nicht so krass wie Lego-Technik, gibt es da spezielle Teile? Würde mich mal interessieren. Gibt es da viel mehr Spezialteile bei so Sehenswürdigkeiten? Oder, naja, kannst du ja mal sagen. So, die Katze ist auch schon genervt. Die geht nämlich gerade auf den Balkon raus. Und dann freue ich mich auf eine Rückantwort von dir, lieber Steffen. Hallo, Basti McBustface. Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich habe jetzt mal der Einfachheit halber die Kopfhörer drin. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Ja, dem Hobby bescheuerten Namen zu geben, kann ich mich erstmal nur anschließen. Finde ich witzig, mache ich auch ganz gern. Ja, Basti McBustface. Ich musste bei dem Spitznamen, den du deiner Katze gegeben hast, wie war das? Fatty Mac? Fetzen oder so? Musste ich direkt an Boaty McBoatface denken. Kennst du das? Das war eine Geschichte aus 2016, wo sie über den Namen eines Forschungsschiffs haben abstimmen lassen, online, wohlgemerkt. Leute konnten Vorschläge einreichen und man hat einen ehrwürdigen Namen für dieses Forschungsboot gesucht. Und was natürlich im Internet ganz gerne mal passiert, ist Trollerei und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht waren auch noch Bots mit im Spiel, keine Ahnung. Jedenfalls hat es dann der Name Boaty McBoatface auf Platz 1 der Vorschläge geschafft. Ja, den Namen hat man dann nun doch nicht zugelassen, seitens dieser Forschungseinrichtung, die da nach dem Namen gesucht hatte. Obwohl man im Vorfeld gesagt hatte, naja, wir nehmen dann jeden Namen, der da kommt. Oder wir sind gespannt auf das, was eben kommt. Ja. Wir wollten auf die Abstimmung der Leute, wollten es eigentlich schon eingehen, aber haben halt nicht damit gerechnet, dass dann so ein alberner Name dabei rumkommt. Und das Ende vom Lied, das Schiff wurde anders genannt, also hat dann wirklich einen bedeutsamen Namen bekommen, ich weiß gar nicht mehr welchen, aber immerhin ein Rettungsboot, ein Beiboot dieses Forschungsschiffs hat dann diesen Namen Boaty McBoatface bekommen. Ja. Das mal kurz als Einschub, weil mich das gerade so an die Geschichte erinnert hat. Zurück zu Lego. Ja, du wolltest wissen, ob das irgendwelche speziellen Vorlieben gibt. Nö, eigentlich nicht. Mit meiner Freundin geht es dann eher ums Zusammenbauen. Um das Puzzeln an sich, um das Bauen an sich. Und da ist es ihr erstmal egal, was ich ihr damit bringe. Ja. Ich bewundere dann das fertige Resultat und sie ist damit beschäftigt, zusammenzubauen. Gibt es irgendwelche Spezialteile bei diesen Gebäuden? Ich glaube, bei Big Ben gibt es eine einstellbare Uhr. Also du kannst die Uhr auf eine gewisse Uhrzeit einstellen. Aber das war es dann auch schon als Gimmick. Von diesen Lego-Technik-Sachen, wo dann halt noch ein bisschen mehr dabei ist, was dann auch elektrisch funktioniert, beziehungsweise irgendwie gesteuert werden kann, haben wir jetzt leider noch nichts. Das wäre auch mal interessant. Zum Beispiel ist da gerade vor gar nicht allzu langer Zeit, ist da eine Achterbahn erschienen, ein Rollercoaster. Das sah ganz witzig aus, den kann man wohl manuell steuern, also mechanisch, als auch irgendwie per elektrischen Motor. Das sah ganz witzig aus. War aber auch schon wieder so ein riesen Apparat. Und so langsam geht uns ein bisschen der Platz aus für die ganz großen Dinge. Das ist dann der nächste Effekt. Aber viel interessanter fand ich den Einwurf, den du gemacht hast mit der Kiste, die du jetzt zurückbekommen hast. Und das dann eventuell im Zusammenhang steht mit Kindern, mit denen man dann die Zeit verbringen kann. Ist da irgendwas geplant? Gibt es da irgendwas, was man wissen sollte? Gibt es da irgendwie demnächst außer der Katze noch anderen Nachwuchs? So entsteht Gossip, ne? ja, musst du nichts sagen zu, wenn du da nichts sagen möchtest, aber lang geht's verdächtig danach. ja, ich sag ja, die Lizenzprodukte von Lego, das sind so die Dinger, da bin ich halt auch ganz schnell dabei. Und ja, wenn es irgendwas ist, was mich irgendwie flecht, was mich irgendwie abholt, ja. Also wenn es irgendwas mit DC-Superhelden ist, zum Beispiel, wobei ich da jetzt verhältnismäßig wenig habe. Von Disney funktioniert auch immer ganz gut, deshalb bin ich das Schloss im Wohnzimmer stehen. Gibt es aber auch noch nicht so viel, ne? Also mittlerweile jetzt immer mehr, ja, auch für die ganz Kleinen über die Duplo-Schiene. Da gibt es nochmal so eine Zwischenstufe für, ja, jetzt nicht für Kleinkinder, aber ich sage jetzt mal für Schulkinder oder so. Für kleinere Schulkinder gibt es dann nochmal so eine spezielle Linie. Auch, glaube ich, deutlich mehr an Mädchen adressiert, so, ja. Wenn man es so sehen möchte, ist dann viel mit Prinzessinnen und sowas. Da gibt es dann auch die DC Superhero Girls und sowas. Da gibt es schon einiges mittlerweile. Ja, ansonsten, was ist mein Favorit? Ja, ich würde schon sagen, dass es das Disney-Schloss ist, irgendwie. So, das, auf was ich mich am meisten gefreut hatte, seit es bekannt wurde, dass es das geben wird. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich ganz toll finde. Auf Platz 2 käme dann wahrscheinlich schon der Wally. Die sehen auch ganz toll aus. Ist auch so ein bisschen funktionsfähig, also greift richtig nach seiner Topfpflanze, hat eine kleine Luke vorn, die aufgemacht werden kann. Da kann man noch irgendwas drin verstecken, wenn man das will. Und so weiter und so fort. Ja. Ist ganz witzig gemacht. Ja. Ja, von den Superhelden-Sachen fand ich halt die Betthöhle ganz interessant. Deswegen habe ich es auch gekauft. Ansonsten ist es halt immer so ein bisschen was. Also was kleinere Dinger, die jetzt nicht ganz so viel kosten, wie dieses Scooby-Doo-Van zum Beispiel, der Mystery-Van und sowas in der Art, finde ich dann immer ganz interessant. Ja. Hatten wir sonst noch ein Thema? Ansonsten darfst du jetzt gerne noch mal eins vorschlagen, wenn du möchtest. Weiß gar nicht, achso, ja, als Gegenfrage natürlich, hattest du von der Boaty McBoatface-Geschichte übrigens schon mal gehört, oder habe ich dir da jetzt was Neues erzählen können mal, ausnahmsweise? ja, freue mich auf deine Antwort. Bis dann. Hallo, lieber Steffen. Zuerst eine Frage. Was zum Teufel machst du da eigentlich? Erst habe ich gedacht, es regnet und du wärst im strömenden Regen und hättest in diesem strömenden Regen Lust gehabt auf eine Podcast-Aufnahme. Dann bin ich zwischendurch auf die Idee gekommen, vielleicht liegt der liebe Herr Liebschner in der Wanne. Und bin zum Schluss, hatte ich überlegt, vielleicht spülst du einfach nebenher. Das freut mich sehr. Ich finde auch, dass die Podcast-Hörer ein bisschen mehr Einblick in dein Leben haben sollten und so einen privaten Steffen Liebschner kennenzulernen, wie er spült oder badet. Famos. Famos. Gefällt mir. Jetzt gehe ich mal von der These aus, dass du in der Badewanne gelegen hättest. Da fragt mich der famos frivole Steffen auch noch nach der Lego-Kiste und Kindern. Darauf kann ich nur mit einer Antwort antworten. Nö. Boaty McBoakface kenne ich. Die Geschichte kannte ich, habe aber lustigerweise nichts mit meinem mit dem Katzennamen, den ich Zoe gegeben habe, zu tun. So heißt die Katze ja in Wirklichkeit. Die habe ich einfach nur Dickie McDixon genannt. So ist nämlich der richtige Name, weil sie dick ist. Und ich fand es lustig, dann nochmal, wie wahrscheinlich auch diese Internetleute, wahrscheinlich die auch Boaty McBoatface sehr witzig gefunden, das einfach so nebeneinander zu sagen. Und Dickie McDixon klingt ja auch so ein bisschen cool und gleichzeitig niedlich. Und das ist ja auch so der Charakter der Katze. Ne? So wie das Haustier, so auch das Herrchen. Cool und niedlich. Hust, hust. Nun ja, du hast gesagt, ich soll noch ein Thema vorschlagen. Mir ist eingefallen, damit ich ein Thema jetzt endlich beenden kann, dass ich mal zwischendurch das Spiel Dark Souls angebracht habe. Dazu natürlich meine ersten Fragen. Hast du überhaupt mit solcherlei Spielereien Kontakt gehabt? Oder ich stelle die Frage mal anders. Entschuldigung, ich besuche gerade zurzeit meine Eltern, die nicht da sind, und habe jetzt, bevor ich mit dir hier eine schöne Tonaufnahme verbringe, um auch mal den privaten Basti durchgehen zu lassen, den Horrorfilm Grave Encounters geguckt. Dabei geht es um eine paranormale Truppe, die Reality-TV-Themen, Filmaufnahmen machen wollen von einem Irrenhaus, wenn ich es jetzt einfach mal ganz umgangssprachlich. Ja, und dabei passieren allerlei lustige, horrormäßige, also lustige, kannst du streichen, horrormäßige Dinger. Und jetzt gerade nach dem letzten Frame habe ich gedacht, mache ich doch mal was Nettes und rede in einem dunklen Zimmer mit dem Steffen. Ist jetzt, muss ich sagen, auch immer noch ein bisschen gruselig, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt hier mit ganz anderen Haustieren im Raum bin, nämlich mit Vögeln. Und einer dieser Vögel schläft immer, wenn der an der Käfigwand sich festklammert. Das heißt, wenn ich darüber gucke, ist die ganze Zeit ein Vogel an den Außenseiten des Käfigs. Seltsam. Gut, ich schweife zu sehr ab. Also meine Frage an dich gilt, hast du schon mal Spiele gespielt, die so sauschwer sind, dass du entweder A, aufgegeben hast, oder es gerade so gut schwer fandest, dass du es auf jeden Fall immer wieder versucht hattest? Würde mich echt mal interessieren. Gab's da was? Nun, ich möchte Dark Souls auch nur ganz kurz mal erwähnen, weil ich ja noch nicht viel gespielt habe, aber mit das Spielprinzip so interessant finde. Entschuldigung, ich glaube, ich muss gleich echt schlafen nach dieser Aufnahme, lieber Steffen. Denn Dark Souls, ja, wovon handelt das? Von einem, im Endeffekt von einem Zombie, Ritter, Magier, was auch immer. Der, in dem Fall spiele ich Dark Souls 2, Scholar of the Sin heißt es, glaube ich. Und der will im Endeffekt wieder ins Leben zurückkehren. Das habe ich bis jetzt so verstanden. Das Schlimme oder Gute an Dark Souls ist, dass es alles sehr offen bleibt, alles sehr kryptisch. Alle Leute, mit denen reden, die reden nach die ganze Zeit immer nur lustigen symbolischen Kram. Und du musst dir selber einen Reim drauf machen. So wie auch das ganze Spiel bezüglich System. Das heißt, es ist an der Tagesordnung, dass es immer wieder einen fiesen Gegner gibt, der dir richtig doll auf die Fresse haut. Was ich auch rausfinden durfte, ist, wenn ich das erste Mal tot gehe, dann hinterlasse ich an dem Ort, wo ich tot gehe, meine Seelen, die ich so gesammelt habe. Seelen sind immer Einheitswährung. Kannst du dir wie mentales Geld vorstellen. Diese verliere ich dann am Ort der Stelle, wo ich getötet worden bin. Und wenn ich das nächste Mal getötet worden bin und habe diese Seelen noch nicht zurückerlangt, dann habe ich diese verloren. Denn dann wird ja im Endeffekt der Punkt, an dem ich gestorben bin, der neue überschrieben über den alten, und wenn ich zu dem Zeitpunkt nichts hatte, dann habe ich halt alles verloren. Und das ist mir jetzt schon einmal passiert, da war ich sehr sauer. Was mir auch viel passiert ist, ist Hüpfen in den Tod. Och Gott, es tut mir leid. Hüpfen in den Tod, auf einen Gegner zugehen, der viel zu schwierig ist, um ihn zu besiegen, so ein riesiges Zottelfiech, was ich aber trotzdem nebenher geschafft habe, ist, eigentlich diese riesigen Zottelfiecher an einen Höhleneingang zu bringen, wo er mich nicht schlagen konnte, also gar nicht das angreifen konnte. Was bedeutete, ich war unsterblich. War ein schönes Gefühl in einem Spiel, bei dem schon der kleinste Gegner einen fast umbringen kann, denn deine Lebensleiste geht immer sehr schnell dem Ende zu. Also wer auf bockschweres Gameplay-Spiel steht. Ich habe auch gehört, die Hardcore-Dark Souls-Spieler sagen ja auch, dass Dark Souls 1 das Schwierigste, oder Demon's Souls 1, und das sind die Vorgänger. Mir egal, ich bin schon mit Dark Souls 2 überfordert, und jedes Mal, wenn ich spiele, komme ich fast überhaupt keinen Zentimeter weiter, weil ich ein typischer Fantasy-Rollenspieler bin, der einfach erstmal Erfahrung aufleveln will. Aber selbst die hilft dir manchmal nicht so viel bei Dark Souls. Ja, und das nun mal zu diesem Themenkomplex. Da ich davon ausgehe, dass du Dark Souls eh nicht großartig gespielt hast, würde mich mal die erste Frage von mir interessieren. Also hast du Spiele gespielt, die so schwer sind? Vom späten Basti zum dass du sie aufgegeben hast, oder? Es ist Sonntag und es ist sag mal Bescheid. Und ich glaube danach ist dann auch noch fast Zeit für unsere Empfehlung für die nächsten Podcasts, oder? Wie siehst du das? Schöne Grüße deswegen aus dem Oberbergischen. Ich jetzt auch Dein. Irgendwann nochmal gehen, ne? Weil ich noch müde bin. Aber um auf deine Themen einzugehen, das erste war ja die Frage, wo ich da aufgenommen habe oder was ich dabei getan habe. Meine Zeit ist kostbar im Moment. Also ich bin im Moment dabei, jede Menge Material aus Erlangen zurechtzuschneiden, damit ihr das dann alle in Podcast-Form hören könnt demnächst. Sind insgesamt 4 Episoden, also 2 normale und 2 Spezialepisoden. Ja. Ein kleines bisschen Werbung nebenher ist mir erlaubt, glaube ich, ne? Aber bis die Podcast-Episode erscheint, ist es, glaube ich, auch alles schon mehr oder weniger online. Schaut mal rein. Wie gesagt, meine Zeit ist kostbar, deswegen habe ich, als es angefangen hat zu regnen, mir eine Kupferwanne gesucht, die schon gut gefüllt war, und habe das genutzt, um darin zu baden und gleichzeitig zu spülen. Weil, wie gesagt, kostbare Zeit und so weiter und so fort, und dachte, naja, da kannst du dann auch noch aufnehmen nebenher. Ja? Genau so war es. So nicht anders. Ja? Zu Digimixen. Jetzt habe ich mir den Namen nochmal aufgeschrieben, damit ich das auch auf mir merke. Ja? Weil mit Namen habe ich es ja prinzipiell nicht so. Kannst mir sagen, dass du Basti heißt. Im nächsten Moment nenne ich dich halt wieder Benjamin. die finde ich nach wie vor cool. Hat was, der Name. Du hast nochmal so leicht auf dem Spiel rübergeschwenkt. Also Dark Souls sagt mir jetzt außer dem Titel wieder mal nichts. Also ich weiß, dass es das gibt. Den Titel habe ich schon mal gehört. Klingt interessant, was du mir da geschildert hast. Weiß jetzt nicht so genau, ob das mein Spiel ist in dem Sinne. Du hast ja dann auch nochmal kurz zwischendurch gefragt, ob es Serien gibt, Spieleserien, die ich so verfolge. Ja, das war, da haben wir ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Zum einen die Arkham City, also Batman Arkham-Reihe, so rum. Ja, da gab es ja verschiedene Teile. Auf einen komme ich gleich nochmal. Und die GTA-Reihe habe ich auch so mehr oder weniger lose verfolgt, aber die letzten Teile fand ich immer sehr gut. Ja. Und was eine ähnliche Reihe werden kann, wird dann die Red Dead Redemption-Reihe sein, auch von Rockstar Games. Da geht es in den Wilden Westen. Also den allerersten Teil Red Dead Revolver habe ich nicht gespielt. Den kenne ich nicht. Dann kam ja irgendwann Red Dead Redemption für die Xbox, war das, glaube ich, damals. Also für die Xbox 360 habe ich das gespielt. Und für dieses Jahr angekündigt ist dann halt der nächste Teil, Red Dead Redemption 2, der wohl ein Prequel sein soll. Ja, mal gucken. Sieht zumindest sehr cool aus. Macht schon mal vom Trailer her viel Spaß. Ja. Das ist auch so eine Spielereihe, wenn man das schon so nennen möchte, die mich dann interessiert, ja. Ein Spiel, wo ich eine schwere Stelle hatte, war tatsächlich Arkham Knight, also der letzte Teil der Arkham-Spielereihe. Da gab es die Szene, In der man mit dem Batmobil einen Kampf gegen den Arkham Knight, der in einem Hubschrauber sitzt und die ganze Zeit so befeuert und bebombt, gibt. Und an der bin ich regelmäßig verzweifelt. Ja. Also da bin ich immer wieder eingestiegen, habe dann mal probiert, den Kampf irgendwie umzudrehen auf meine Seite. Das sah aber eine ganze Weile aussichtslos aus immer. Ich habe gesagt, das ist ja super, wenn du dann kaufst du das Spiel und kommst über diese Scheißstelle nicht raus, ja. Irgendwann habe ich es dann doch irgendwie mal gepackt. Frag mich nicht wie. Also Beharrlichkeit zahlt sich dann doch aus. Nur um dann festzustellen, dass du ein paar Meter weiter auf die nächste Stelle stößt, wo du dir die Zähne ausfallst. Ja. Da musst du auch mit dem pläden Bettmobil, das Bettmobil in dem Teil, fand ich erst sehr interessant vom Konzept her. Also so langsam hasse ich es, weil alle Missionen, die du mit dem Bettmobil bestreiten musst, irgendwie für mich zumindest so ein Nebengeschmack haben, weil die halt einfach zum Teil so deftig und hart sind. Ist halt nicht so meins, ja, irgendwie. Ja, die nächste Stelle ist halt die, dass man jetzt irgendwie irgendwelche Panzer mit dem Bettmobil abschießen muss. Die dürfen einen aber nicht so richtig mitkriegen. Also du musst die ganze Zeit hinter denen herschleichen und die mehr oder weniger von hinten abknallen. Was ich mal so ein bisschen blöd ist. Aber ja, das ist halt die nächste Stelle, wo ich gerade sitze und nicht so richtig weiterkomme. Ja. Und noch eine Spielreihe, die ich ganz interessant finde. Weiß gar nicht, ob es da nochmal einen Teil davor gab, aber ich vermute nicht. Oder zumindest hieß der dann wahrscheinlich anders, ist Just Cause. Ja, spielt man auch so ein Elite-Kämpfer irgendwie, der da Revolutionen unterstützt. Und den habe ich auch, glaube ich, das erste Mal auf der Xbox 360 gespielt. Den ersten Teil und den zweiten Teil jetzt auf der PS4, Just Cause 2. Kam jetzt auch irgendwie auch schon über Flurfunk, über die E3, dass der dritte Teil kommt. Der zweite Teil hatte noch das Gimmick dazu, dass er jetzt praktisch so ein Winglet bekommen hat. Also das heißt, er konnte dann durch die Gegend gleiten. Fliegen nicht, also zu fliegen hat es jetzt nicht gereicht, da hat er jetzt keinen Auftrieb irgendwie nutzen können. Also längere Strecken durch die Luft gleiten kann er halt. Ja. Das sieht schon cool aus. Ja. Und daraus kann er dann auch nochmal irgendwie Angriffe starten und so weiter und so fort. Also das ist schon cool gemacht. Ansonsten, im ersten Teil war er halt, wenn er in der Luft war, nur mit einem Fallschirm unterwegs, was auch schon cool war. Aber dieses Winglet und dieses Kleiden ist natürlich auch nochmal cool. Ja. Es beschleunigt das Ganze nochmal so ein bisschen. Ja, mal gucken, was er sich dann für den dritten Teil einfallen lässt, ob da dann nochmal was Ähnliches dazukommt. Ja. Ja. Du hast gesagt, wir könnten dann auch so langsam schon mal zum Finale kommen. Und das Finale bei uns ist ja dann immer das große Podcast empfehlen. Und da lasse ich dieses Mal dir den Vortritt. Dann darfst du jetzt erstmal deinen Podcast des Monats, der Woche, hat man früher gesagt. Dein Podcast dieser Episode, den darfst du jetzt placken. Bis dahin, ich schneide weiter. Mach's gut. Ja, hallo Steffen. Ganz kurz, wir haben jetzt 8.25 Uhr. Also auch hier meldet sich der frühe Basti mit seiner schönen männlichen Stimme. Und ich habe wirklich gerade nur ganz kurz eine brennende Rückfrage. Du hast wirklich gebadet und währenddessen gespült? Also das war jetzt kein Scherz. Das ist ja krass, habe ich noch nie gehört. Gleichzeitig baden und spülen, ist das nicht ein bisschen komisch? Würde mich mal interessieren, ob du da mich nicht auf den Arm genommen hast. Vielleicht ist ja auch schon noch zu früh, dass ich Ironie verstehe. Vielleicht sollte ich einfach nochmal schlafen. Hallo, lieber Basti. Ist anscheinend wirklich noch zu früh, ne? Natürlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe ja danach ein wenig vor mich hingekichert, was ja ein bisschen auf Ironie hinweist. Eventuell. Nein, natürlich habe ich nur gespült bei der Aufnahme. Dessen bekenne ich mich schuldig. Ja. Ich habe Geschirr gespült. Kann ja aber gar nicht mehr genau sagen, was das jetzt alles war. Ein Topf war dabei. Ich glaube, es waren sogar zwei Töpfe. Eine Schüssel und so weiter und so fort. Noch mehr Infos, noch mehr Details. Nein. Ich fand nur deine Rätselei so inspirierend, mir diese Geschichte auszudenken. Ja. Zurück zu dir, zum frühen Basti. Guten Morgen, Frühsport. Ja, hallo Steffen. Da bin ich mehr interessiert, Markus Lanz-mäßig. Wie viele Töpfe waren es genau? Und wie hat sich der Topf gefühlt, als du mit der Hand innen drin um ihn rumgeschrubbert hast? Das interessiert mich jetzt. Aber wir sind natürlich jetzt hier kurz vor Schluss bei einer beliebten Rubrik, nämlich wir empfehlen rum, den Podcast, der, wie du schon richtig sagtest, mittlerweile Episode. Und ich habe mir diesmal einen Podcast rausgenommen, den ich noch gar nicht gehört habe. Aber in dem Fall, ja, Steffen, ich habe mich kaufen lassen. Nein, habe ich nicht. Ich habe im Endeffekt gedacht, ich räume mal Platz ein, denn ich habe jemanden in meiner näheren Umgebung, der jetzt mittlerweile auch auf die Podcast-Seite geschwenkt ist. Natürlich bei weitem nicht so erfolgreich wie wir mit unseren 23 Facebook-Fans. Nun gut, man sagt, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Jedenfalls sind das die Popcorn-Pilger. Ich habe nur davon gelesen, dass sie drüber reden und ich empfehle diesen Podcast auch nur, weil einer dieser jungen Herrschaften hier mitmacht, der Fabian, ein toller Redner ist. Also ich weiß von Geburtstagsfeiern, bei dem er es geschafft hat, aufgrund seiner interessanten Gesprächsführung mich stundenlang festzuhalten. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass dieser Podcast genauso in die Richtung geht. Ich glaube, sie ist etwas christlich angehaucht, weil er ja auch in die Richtung, glaube ich, studiert. Aber das soll ja nicht schaden. Ne? Auch das sind nur Menschen. Nee, also meine Empfehlung hier für die Popcorn-Pilger. Und um noch die Spannungskurve ein bisschen aufrechtzuerhalten für die Leute, die bis jetzt alles durchgehört haben, vergesst nicht, jetzt gleich am Ende unserer Empfehlungen kommt dann auch noch hoffentlich der Part mit der Professor und das Model. Ja, wir decken die Hintergründe dieser verruchten Szene auf, die zu meiner Scheidung geführt haben. Nein, natürlich nicht, sondern die zu der Frage von Steffen geführt haben. Was denn so die Gattin darüber denkt? Ja, die haben wir Podcast-Empfehlung von mir. Gell? Aber jetzt bin ich erstmal gespannt. Lieber Steffen, was für einen Podcast empfiehlst du mach ich uns noch an der Stelle. Und zwar möchte ich heute mal einen Podcast empfehlen. Nicht nur eine Podcast-Episode, sondern einen Podcast, der relativ neu in meinem Podcatcher gelandet ist. Von dem Podcast habe ich auch schon 3 Episoden mal mir angehört. Das ist ja immer so das Mindestmaß, was man gehört haben sollte, bevor man einen Podcast empfiehlt. Ne? Deswegen gibt es von mir heute einen Tipp. Das Zeitreisesofa. Das Zeitreisesofa wird gemacht von Onkel Jo und dem Retro-Hunter Sven. Und wie der Titel schon vermuten lässt, gehen die beiden dabei auf Themen aus ihrer Vergangenheit ein. Ne? Also alles, was sie so in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit begleitet hat, findet darin Platz, so nach und nach. Das Prinzip ist, dass sie sich in jeder Episode einem Themenschwerpunkt widmen. Dabei ist zum Beispiel die erste Folge eine besondere Empfehlung von mir, dass da auch um ein Herzensthema von mir geht, nämlich Asterix und Obelix. Ja. Wie hat man früher Asterix und Obelix entdeckt? Also natürlich sprechen sie dabei immer aus ihrer Sicht, ja, wie sie das so gemacht haben, wie Asterix in ihr Leben gekommen ist, sei es über Comic oder Film. Und das kann man wunderbar abgleichen mit dem, wie man das selber erlebt hat. Natürlich immer nur, wenn das Thema einen auch selbst irgendwie interessiert hat. Ja. Jetzt gibt es zum Beispiel, also insgesamt sind es bisher 9 Episoden. Ja. Da gibt es auch immer mal einen kleinen Ausreißer zu aktuelleren Themen. Also wie zum Beispiel jetzt die 9. Episode, die habe ich aber noch nicht gehört. Die dreht sich um die Games-Messe E3 diesen Jahres. Genau, und das ist aber, wie gesagt, eher die Ausnahme. Prinzipiell geht es halt schwerpunktmäßig doch dann um Themen von früher und das Ganze dann immer aufbereitet bis heute im Grunde. Ja. Also dann sprechen sie auch mal über Actionhelden aus ihrer Jugend und über Robin Hood, ja, der ja auch in verschiedensten Varianten und Adaptionen zur Verfügung steht. Und muss ich mir allerdings auch noch anhören, bin ich ein bisschen hinten dran. Aber ist trotzdem eine schöne Empfehlung von mir, weil die beiden das auch mit einem fundierten Wissen machen. Also gerade Sven ist dann einer, der viel zum Thema beizutragen hat, viel Wissen um das jeweilige Thema mit sich bringt. Und ja, das macht viel Spaß. Also daher meine Empfehlung an der Stelle, das Zeitreisesofa. Ja, hallo Steffen. Ja, danke für die Podcast-Empfehlung Zeitreisesofa. Das klingt echt interessant. Und stimmt, du hast recht, das Mindestmaß sollte seine Podcast wenigstens gehört zu haben. Deswegen ist das natürlich von mir schamlose Podcast-Vetternwirtschaft gewesen. Ich gelobe Besserung. Nun, danke dir auf jeden Fall für diese Podcast-Empfehlung. Und damit nähern wir uns jetzt auch dem Ende dieses famosen Podcasts, der mal wieder wie ein Ping-Pong-Spiel hin und her über die Tischtennisplatten der Hörer gegangen ist. Ich hoffe, es schallt jetzt gerade nicht zu sehr. Und damit habe ich ja jetzt kommt das Versprochene. Wir haben ja das Thema Theater so ein bisschen fokussiert in dieser Episode, weil ich ja das Theaterstück jetzt hinter mich gebracht habe. Und zu diesem Theaterstück gehört auch eine Feedbackrunde und die hatten wir jetzt. Und es wurde nur Lob ausgesprochen von der Regisseurin und das war sehr, sehr guttunend für alle. Und aber ich habe ja in den letzten Episoden gerne mal über diese eine Sache gesprochen, wo es darum ging, dass ich eine sehr anzügliche Szene habe, die dann auch so ein bisschen mich gefordert hat. Und vor allem habe ich viel mit einer Schauspielerin zusammengearbeitet, die in dieser anzüglichen Szene, zudem ich mit ihr auch noch eine wütende Szene habe, mit sehr viel Zeit verbracht habe. Und ich habe mir nach der Feedbackrunde gedacht, nimm sie diese mal zur Seite, die liebe Maike, und fragst mal nach, wie sie das Ganze so empfunden hat und was ihr so an dem Stück gefallen hat. Und damit beenden wir dann auch sozusagen diese Episode. Und Steffen, du kannst ja gleich nochmal ein schönes Tschüss an die Zuschauer zurücksenden. Ich sag jetzt hier von meiner Stelle aus schon mal Tschüss. Es war mir eine Ehre, wie immer, einen Messenger-Feed mit dir zu teilen. Ich sag dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Und Tschüss, bis zum nächsten Mal, lieber Basti. Bis denn, macht's gut. Ja, dann euch allen da draußen viel Spaß bei dem jetzt gleich 10-minütigen oder was, 12-minütigen Interview mit ein paar Unterbrechungen. Viel Spaß, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal bei der Etage 13. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich diese coole Stimme versuchen wollte. Es ist schon wieder viel zu früh morgens. Furchtbar. Tschüss. Macht doch nichts. Ich muss erstmal dahin kommen, dass man hier dieses tolle Ding machen. Hallo Steffen, wie versprochen habe ich mir jetzt jemanden rausgekrallt, bei dem ich gerade rausgefunden habe. Ist im Endeffekt wie bei meinem ersten Kuss. Es ist die falsche Frau, aber sie hat trotzdem oft genug mit mir zusammen eine Szene gehabt. Das ist nämlich die liebe Maike. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist denn du? Ja, hallo. Ich bin die Maike, das Model. Mhm. Die Frau, die Basti als Professor ein bisschen betüdeln durfte, würde ich mal so bauen. Das hast du sehr schön gesagt, finde ich. Darf man das so nennen? Und wir haben gerade im Zwiegespräch rausgefunden, dass du nicht die erste Frau warst, die ich hier befummeln durfte, weil ich gedacht habe, du wärst das die erste Frau, die ich im Casting befummeln durfte. Das macht aber nichts, weil wir durften auch noch oft genug auf der Bühne rumfummeln. Ja. Dann sag doch mal das erste Mal, wo wir diese Szene zusammenspielen dürfen. Was ist dir denn so durch den Kopf gegangen? Weil ich habe schon oft genug jetzt erzählt in diesem Scheiß-Podcast, was mir so durch den Kopf ging, meine Herzattacke und sonst was. Und dann kamst du. Ja, dann kam ich. Ja, meine ersten Gedanken waren auch so ein bisschen so, ja, ist ja schon eine andere Szene, ne? Hatte ich auch noch nie so. Echt? Nee. Und krass, ich bin dein Erster. Ja, das Erste, was ich mir eigentlich auch so ein bisschen gedacht habe, du darfst dich jetzt noch nicht mit deinem ganzen Gewicht auf sein Bein setzen. Also, das eine Bein war auch immer so ein bisschen angespannt, mich selbst hochzuhalten. Und stimmt. Ja. Ja. Aber irgendwann bin ich ja irgendwann auf dich geschmissen manchmal. Mm-mm. Einmal haben wir fast eine Bank mit, ne? Das war, ja stimmt, da erinnere ich mich auch noch ganz kurz dran. Ich konnte aber noch retten, das war glaube ich im Garten. Ja, das war im Garten. Da bist du fast umgefallen. Ja, du auch. Ja gut, ich musste mit umfallen, ja. Ne? Das sollst du jetzt machen, wenn ne? Wenn einer fällt, fallen beide. Ja, so sieht's aus. Das ist Theater. Wenn einer fällt, dann fallen alle. Ja, ganz genau. Ja, aber nach und nach hat sich die Szene irgendwann so eingespielt, ne? Würde ich auch sagen. Das war ja schon viel Text oder ein ganz anderes Stück für diesen Verein. Was hat dir an diesem Stück am meisten gefallen? Ja, was hat mir am besten gefallen? Tatsächlich auch irgendwie so die Fressszene. Classic Model. Auch wenn sie ekelhaft war, aber manchmal war es echt cool. Man wollte doch schon immer mal so einfach alles in den Mund stopfen. So. Es hätte nur noch gefehlt, dass wir uns gegenseitig abgeschmissen hätten. Das hätte ich noch super gefunden. Aber ansonsten war es auch immer witzig. Ach, Professörchen, Sie mit Ihrem süßen Helm. Ja, das war die Szene, in der du immer auf mich zukommst. Und das war wirklich kurz davor, bevor ich dich wirklich zusammenbrüllen durfte ohne Ende. Weil du wirklich mein schönen Helm, mit dem ich aus der Hölle zurückgekommen wäre, auch hätte retten können. Aber ich muss ja mal ein Kompliment an dich machen. Wir hatten bei der ersten Aufführung ja so ein bisschen Texthänger, nenne ich es mal. Ja. Wir haben ein paar Sachen übersprungen. Ein bisschen. Wie hast du dich da gefühlt, weil du eine der zentralen Personen warst, die das retten musste? Also, das war einfach nur Horror. Ich kam mir wirklich vor wie in der Hölle selber. Ich habe eigentlich nur noch dran gedacht, es fehlt ja noch eine Todsünde. Meine Todsünde, die Hochmut-Todsünde. Und also es hätte nicht gehen können, dass diese Todsünde nicht drankommt. Deswegen, ich habe ja zu einem gesagt, hol den Hochmut auf die Bühne, damit diese Szene noch vorkommt. Und ja, dann kam sie auch. Maike voller Wut anstatt Hochmut. Ja, das war sehr schön. Und ja, aber dann fließt es ja auch direkt in die Zornesszene über, ne? Und dann... Ich muss auch echt sagen, das ist eine der schönsten Sätze, die auch total überhaupt keinen Sinn machen. Du sagst zu mir, ihn interessiert das hier alles nicht, den berührt das nicht. Und ich war welten im Wutmodus und schreie dich dann an. Das kannst du so nicht sagen, blablabla. Ich denke mir so, das passt überhaupt gar nicht zusammen, was du gesagt hast und wie ich reagiert habe. Diesen Part fand ich auch immer so komisch zu spielen. So, er lässt sich nicht beeindrucken, sie lässt sich nicht beeindrucken. Ich wusste gar nicht, was wer lässt sich beeindrucken, aber naja, man spielt es ja dann einfach man so. Macht ne? Einfach, ja. Ne? Man macht einfach. Ja. Seit wann spielst du schon Theater? Oh, das ist schon lange. Wie alt bin ich denn jetzt? Ja. Wie alt bist du denn? Ich bin 22. Also schon doch so sechs, sieben Jahre, vor dem ich angefangen habe. Nicht durchgängig gespielt, aber dann doch immer ab und zu da mal ein Stück, hier mal ein Stück. Hm. Ja. Warum Theater? Ich bin damals durch meinen Onkel draufgekommen. Der war damals auch in einem anderen Theaterverein. Viel Droge. Ich bin durch meinen Onkel draufgekommen. Die Bühne. Und da hat man sich dann auch das mal so angeguckt. Er hatte mich dann auch mal gefragt, willst du mit zu einer Probe kommen? Und dann hat sich das so entwickelt. Krass. Was macht dir am meisten Spaß bei der Bühne? Krass, Alter. Ja, auch einfach diese Emotionen auszudrücken. Sehr gerne Mimik, Gestik, So, es macht mir einfach Spaß, auch in andere Rollen zu schlüpfen. Ne? Model hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja. War das dein Lieblingsstück oder hast du selber eins, wo du sagen würdest, das ist jetzt dein Lieblingsstück gewesen? Das wurde mein Lieblingsstück, ja. Also auch, wie gesagt, mit der Regiearbeit, das war einfach nur Hammer. Echt. solltest du von Anfang an das Model spielen oder hast du eine andere Rolle noch gesagt bekommen oder hat man direkt so in dir gesehen, nee, das ist typisch Model? Ja, vor allem mit Speckröllchen, ne? Das war ja auch super. Aber nee, ich war tatsächlich von Anfang an das Model, ja. Beim Casting hatte ich zwar auch andere Rollenvorschläge, auch unter anderem Flora, was ja dann ganz gegensätzlich auch ist. Die Tante. Ja, nee, aber ich war von Anfang an das Model. Mhm. Ja. Hat dir gefallen, das Model zu bekommen als Rolle? Ja, sieht man doch, oder? Nein. Ja. Anfangs ist es natürlich schon so ein bisschen so komisch. Ja, du bist jetzt ein Model, okay. Also, was heißt ein eigenes Foto? Ne? Das, also, man kommt dann schon auch ein bisschen doof vor. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Model-Maße, ne? Und dann so. Ach. Aber, ne? Ich als Professor auch nicht. Ja. Obwohl der Helm dir auch schon sehr gut gestanden hat. Dankeschön, Dankeschön. Man hat auch ganz dezent drunter geschwitzt. Ganz ich gar nicht mitbekommen. Nee, du hast ja auch nie über die Haare gestrichen, weil du gesagt hast, ich streiche dir nicht über die Haare, weil du immer schwitzt wie ein Schwein. Habe ich das so gesagt? Ungefähr. Ja, in deinen Worten. Das ist krass. Krass am Schwitzen. Du geschwitzt. Was war der schönste Moment für dich von den drei Aufführungen auf der Bühne? Was hat dir am besten gefallen? Der schönste Moment. Da geht der Teufel auch schon mal. Hi. Der schönste Moment, ich weiß. Da kommt noch jemand, ein Schauspieler gerade rein. Sie will unbedingt auf die Aufnahme. Also wenn du mit... Was geht hier ab? Okay, wir müssen die Tür abbrechen. Ohne das Büroabbruch. Der sitzt doch im Kofferraum. Ist es gerade die junge Frau reingekommen, die den Teufel gespielt hat? Möchtest du vielleicht einen Monolog von einem Teufel nochmal durchgeben für die Aufnahme? Wir nehmen nämlich gerade Audio auf und ich kann nicht stoppen. Das ist nicht der lustigste Teufel. Das geht gar nicht. Na? Nein, also was wir ja gelernt haben ist, die Hölle, das sind immer die anderen. Es war so noch nie so teuflisch wie jetzt in dem Moment. Ich habe so eine Angst. Der Teufel. Nein, alles gut. Alles gut. Das machen wir schon wieder. Den kriegen wir hin. Ja, war schon viel, wenn. Genau, ich habe nach dem Lieblingsmoment während der Aufführung gefragt. Das ist schwierig. Tatsächlich so der... Schönste Moment. Nee, ich fand's auch... Ja. Nee, ich kann dir keinen Lieblingsmoment sagen. Es war echt alles super. Okay, lass dir mal durch den Kopf gehen. Ja. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich mal meinen Lieblingsmoment oder ob ich jetzt einen Lieblingsmoment selber durchgesetzt habe. Von meinen Parts, die ich so ein bisschen habe, hat mich wirklich auf der dritten Aufführung wirklich so mitgenommen, dass ich einen Part habe, der über Emanzipation geht und es wirklich so weit gekommen ist, dass Frauen so sauer waren in der ersten Reihe, dass sie mit angefangen haben zu buhen. Da habe ich gedacht, jetzt freut es mich richtig. Jetzt hast du richtig mal die Leute mitgenommen, wie du es sonst nicht machen willst. Das hat mir persönlich bei mir gut gefallen. Und ansonsten muss ich auch sagen, ja, die Essszene ist im Endeffekt wie Verwandtschaftsgrillen bei uns vor 5 Jahren, aber habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Also nicht in der Konstellation von den Essenssachen, aber sonst doch sehr, sehr gut. Ist dir jetzt was eingefallen? Nee, nicht wirklich. Also die Hochmutszene hat mir auch schon immer sehr Spaß gemacht. Ja. Ne? Also, ne? Doch, das, wenn dann Heidi auch kam mit den Spiegeln. Das also war mein Hochmut, ja. Und natürlich zu sagen, ich bin das Schönste im Teufelshölle. Also doch, hat Spaß gemacht. Ja. Aber es hat einfach im Generellen sehr viel Spaß gemacht, dieses Stück zu spielen. Und auch, wenn die eine oder andere Szene daneben ging, es war trotzdem super. Ich habe einen letzten Überfall noch auf dich vor. Nur wenn du Lust hast. Du kannst auch Nein sagen. Eigentlich nicht. Du bist Schauspieler. Mhm. Du weißt, wie es geht. Ja. Sollen wir unsere Szene nochmal durchmachen? Wir haben sie ja nur 8 Millionen Mal durchgespielt. Welche denn? Ja, du weißt schon, welche Szene ich meine. Wir machen jetzt ohne Formular im Auto, weil dann gucken die Leute wirklich komisch. Die werden jetzt schon komisch angeguckt. Aber ihr müsst euch vorstellen, die liebe Maike als Model wurde gerade von unserem Unternehmer, den G-Man, sozusagen darauf hingewiesen, dass sie immer noch fett ist. Ungefähr das so, glaube ich, kann ich gut zusammenfassen. Und war aber im Casting dabei und dann sagst du ganz wütend den Satz. Ich kann ihn sogar sagen, ich weiß ihn gerade sogar. Ich war eine davon! Ach so, da bist du. Ich bin ja jetzt schon bei unserer Szene. Ja, Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich gebe dir ein bisschen Input. Nur zur Erinnerung, ich war eine davon. Dann kommt der Professor langsam mit einem Schiff in der Hand nach vorne gestanzt und redet ganz weltfremd. Wenn man diese Kante exakt über diese Falz liegt, dann könnte eine aerodynamische Form entstehen. Ach, Professörchen, deine Probleme hätte ich gerne, wenn doch alles so einfach wäre, wenn man doch für jedes Problem eine Lösung erfinden könnte. Ich kenne kein Problem, welches sich nicht irgendwie lösen ließe. Kennst du dich denn auch mit dem menschlichen Körper aus? Mit den Funktionen und Mechanismen unserer Sinne? Mit den Wirken von äußeren Reizen auf uns? Äußere Reize? Ist das denn der Sinn des Lebens? Wie ich all diese Worte hasse, Reiz, Begierde und all das. Ich hau dann zusammen ab und mir kommen dann Maike und der Dämon Hochmut im Schlepptau hinterher. Und wir setzen uns auf einen Stuhl. Aber du hast doch auch Wünsche oder Begierden. Ja, in der Wissenschaft, aber nicht in Bezug auf Menschen. Ich habe die Menschen hinter mir gelassen, denn diese ganze Unvollkommenheit des Menschen widert mich an. Ich habe was übersprungen gerade. Ich diene nur mir und meinem Lebenswerk. Lebenswerk ist gut. Stimmt. Kurzschätzung. Aber findest du mich denn nicht vollkommen? Ich hatte mal auch eine Frau, die hat mir auch immer diese verdammten Fragen gestellt. Findest du mich schön? Bin ich begehrenswert für dich? Dann such dich vergeblich nach Antworten, noch nie genügten sie ihr. Schließlich antwortet ihr gar nicht mehr, denn ich hatte etwas Vollkommeneres entdeckt. Eine neue Frau? Professor, so hätte ich dich ja gar nicht eingeschätzt. Also doch, ein kleiner Lustmolch. So spät erst habe ich es entdeckt. Bei aber umgab es mich immer. Es war allgegenwärtig. Doch, ich habe den Fehler gemacht und mich viel zu lange auf das Falsche konzentriert. Auf den Menschen, das Unvollkommenste und Hässlichste. Aber Professor, nicht doch. Dabei gibt es so viele allgegenwärtige Formen, Wissenschaften, Rätsel, alles auf einem vollkommenen System aufgebaut. Der Mathematik. Wie das Schiffchen hier. Wie viel gibt es noch zu erfahren? Wie viel zu entschlüsseln? Nur noch ein kleines bisschen. Noch ein kleines bisschen. Und wie wäre es, wenn du erstmal Erfahrung mit dem weiblichen Körper machst? Mit seinen Formen? Ja, in dem Moment werde ich vom Dämon Hochmut drauf animiert, bei Maike von oben nach unten, von Brüste nach unten zu gucken. Auch wirklich von Regie nochmal intoniert, dass ich das definitiv machen soll. Und dann sage ich sowas wie, ach, verschwinden Sie, ich kann mir keine weitere Ablenkung leisten. Gehen Sie, Sie giftige Schlange. Komm schon, Herr Professor. Dann bin ich ein bisschen angetönt, was man leicht hört. Dann sage ich, diese aerodynamischen Form. Ich kann nicht. Ich weiß, ich gucke nach links rüber. Mir wird eine Gerte gezeigt vom Dämon Wollust und ich gucke wieder auf Maike. In den Brüste. Auf Maikes Brüste. Gut, dass du das gesagt hast. Und sage dann sowas wie, zwei Kugeln als vollkommene Form. Ach, weißt du was? Vergiss den Nobelpreis. Komm her, du widerliches Ding. Aber vorerst hätte ich noch einen Wunsch. Womit kann ich dir weiterhelfen? Nun, es geht um meinen Körper. Ich möchte meine Figur für immer behalten und möchte nicht aussehen, als wäre ich in eine Puddingschüssel gefallen. Nur gleichzeitig würde ich nichts lieber tun als genau das. Tag und Nacht, Schoko, Zimt und Vanillepudding bis zum Abwinken. Abgesehen von deiner Belohnung, wenn du mir den Wunsch erfüllst, du verstehst? Also mit anderen Worten soll ich eine Pille machen, die dich nicht dick werden lässt. Ja. Das kriegst du. In Ordnung, mach ich dir. Aber jetzt komm endlich. Cool, dann haben wir den Deal. Ich danke dir recht herzlich. Wir haben es doch noch einigermaßen gut drauf. Kleiner Applaus von unserem Podcast-Publikum, den wir leider nicht hören können, weil Publikum immer verboten ist in solchen Sachen. Ich danke dir, Maike, für die Zeit, die du jetzt genommen hast. Und es war mir eine Ehre, mit dir spielen zu dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mir ist tatsächlich ein Lieblingsmoment eingefallen. Oh, okay. Ich höre. Unser Freeze-Busty. Ach so. Freeze, zweiter Akt, Anfang. Wir stehen auf der Bühne, müssen freezen sehr lange. Mhm. Bestimmt schon so 10? 10, 15 Minuten ja. Ist das schon, ja. Und ja, wir haben den Freeze nie ausgehalten. Wir haben uns kaputt gelacht und immer uns unterhalten. Ja, zudem, es war auch noch so warm vorne auf der Bühne, dass mir immer Schweiß von der Nase getroffen ist. Und ich immer gedacht habe, bitte lass es nicht auf Maikes Hand irgendwo oder irgendwo anders entfallen. Aber ich habe nie was abbekommen. Ach, das ist gut. Das war mir das Wichtigste. Sie hat nie etwas von mir abbekommen. Das ist mir das Wichtigste. Gut, dann danke ich dir und Dankeschön. Super. Sehr gerne. Ganz toll. Das war es für mich. Die beiden Hohlprofile haben mir den Rest gegeben. Ich bin fix und fertig. Bot Petra, die installiert sich nun selbst. Tschüss, ihr Knalltypen. Ich gehe mit einem Witz. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich glaube, ich wäre eine Motte. Der Arzt sagt, dann sollten Sie lieber zum Psychiater gehen. Daraufhin der Mann, gut möglich, ich bin aber dahin, wo das Licht an war.